ist denn nun? Es ist die Luftschraube, Onkel. Sie scheint zu vereisen. Wahrhaftig, die Antriebswelle friert ein. Trotz der permanenten Rotation. Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Ich könnte es dir erklären. Allerdings würde ich dabei Gefahr laufen, meine blau gefrorene Nasenspitze beim Reden abzusprengen, bester Onkel. Daher nur diese simple Erklärung. Es konnte wieder nur in einem Desaster enden. Aber bisher ist doch alles soweit glimpflich verlaufen, lieber Edward. Könntest du das für das Logbuch bitte noch einmal wiederholen? Nun, ich meinte, es war... Lass gut sein, Edward. Im Vergleich zum letzten Mal hatten wir tatsächlich wenig durchzustehen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Mein lieber Bruder, seit wir dieses aeronautische Wunderwerk unseres anverwandten Weltenentdeckers, das bezeichnenderweise auch noch den Namen Icarus trägt, betreten haben, sind wir von einer Katastrophe in die andere gesegelt. Edward, dieses Luftschiff segelt nicht. Es wird durch seinen Antrieb vorwärts ge... So, nun segelt es. Ja, nun segelt es. Und um noch einmal kurz auf die Belanglosigkeiten unseres kleinen Ausfluges zu sprechen zu kommen... Ich konnte doch nicht wissen, dass der Wind plötzlich so auffrischen würde. Wenn ich geahnt hätte, dass das alles in einer solchen... Odyssee? Naja, wie auch immer. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wir wären bestimmt nicht an Bord. Onkel, du musst dich nicht erklären. Clifford, ich fände es im Gegenteil sehr tröstlich, wenn unser Onkel dies tun würde. Edward, es ist gut zu wissen, dass dein Galgenhumor unerschütterlich ist. Könnt ihr nicht ein wenig leiser sein? Alice und ich versuchen uns trotz der Kälte etwas Schlaf abzuringen. Verzeih, meine Teure, aber wir sind im Begriff, neuerlichen Herausforderungen zu begegnen. Diane, wovon spricht dein Mann bloß wieder? Es ist alles in Ordnung, Darling. Zumindest... Zumindest? Dein Gemahl möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass wir weiterhin durch klare Polarluft schweben. Ah ja, und dass unser Antrieb ausgefallen ist. Wie? Aber das ist ja entsetzlich. Onkel, was machen wir denn nun? Tja, meine liebe Diane. Da bleibt uns eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Du meinst doch wohl nicht... Oh nein. Wenn du tatsächlich vorhaben solltest, diesen Schrank zu öffnen, um deinen Dampfdiener zu befreien, bitte lass die Strickleiter herab. Ich möchte hier aussteigen. Aber er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Ihr werdet sehen. Entdecke ich in eurem Schweigen eine gewisse Skepsis? Das mag an der letztmaligen Demonstration seiner, sagen wir, Fähigkeiten liegen. Ja, ganz recht. Bisher hat er mit seiner Hilfe eine schlimme Situation zu einer hoffnungslosen verbessert. Und was, wenn er durchdreht? Wie zu Beginn? Aber Diane, da war er nur falsch eingestellt. Das Problem konnte ich längst durch ein paar leichte Drehungen an den Ventilklappen beheben. Er hat doch seitdem tadellos funktioniert. Und gerade jetzt können wir auf ihn nicht verzichten. Woran liegt es, dass sich alles in mir dagegen sträubt, deinen Worten Glauben zu schenken? Vielleicht an deinem gequetschten Zeh? Richtig, die Beinahe-Amputation einer liebgewonnenen Gliedmaße. Das war nicht seine Schuld. Ich hatte den Dampfdruck zu unsensibel justiert und... Unsensibel, das passt. Alice, ich bitte dich. Es bringt uns doch auch nicht weiter, wenn wir kostbare Zeit verstreichen lassen, ohne eine Entscheidung herbeizuführen. Du bist also der festen Überzeugung, dass Atü uns helfen kann. So ist es, mein lieber Clifford. Atü wird endlich unter Beweis stellen können, wie nützlich er ist und so eure Zweifel ein für allemal zerstreuen. Er wird vor allem aus dieser schwankenden Kabine Kleinholz machen. Hast du denn noch genügend Kokspäckchen, um ihn zu befeuern? In diesem Kästchen befinden sich noch knapp 2 Dutzend. Damit können wir ihn viele Stunden in Betrieb halten. Ich weiß nicht. Ich finde ihn immer noch unheimlich. Aber, er ist nur eine Maschine, nichts weiter. Du musst dich in keinster Weise vor ihm fürchten, Diane. Wenn ich mich recht entsinne, sind dies die gleichen Worte, mit denen du uns deinen Metallgolem schon einmal vorgestellt hast. Ah, sehr schön, Pratiba. Stell das Tablett ruhig ab. Wir bedienen uns dann schon. Wir bedienen uns. Ideen hat er. Nun spann uns doch nicht länger auf die Folter, bester Onkel. Ich bin auch ganz neugierig, nach allem, was du uns in den letzten Wochen geschrieben hast. Und ihr werdet sehen, ich habe nicht übertrieben. Davon bin ich überzeugt. Doch vermisse ich jemanden in unserem illustren Kreise. Kater? Darling, du selbst hast ihm doch 2 Tage für den Besuch bei seiner Schwester eingeräumt. Mein liebes Kind, ich weiß, dass unser Butler nicht dabei sein kann, aber ihn meine ich auch nicht. Bradshaw, natürlich. Ja, richtig. Unser lieber Mr. Bradshaw darf nicht fehlen. Der gute Thomas. Selbstverständlich hatte ich auch ihn eingeladen. Allerdings ist er geschäftlich zu sehr eingespannt zurzeit und lässt sich daher entschuldigen. Ja, die Börsenkurse. Glaubt mir, ich hätte ihn ebenfalls sehr gern mit dabei gehabt. Weiß ich doch, dass nicht zuletzt unsere Damen seine umsichtige Art zu schätzen gelernt haben. Aber es ändert nichts. Thomas kann leider nicht dabei sein. Oh, wie schade. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen, Onkel? Und Thomas war vor 3 Wochen noch zu Besuch bei mir. Und? Hat er dir wieder Zeugs aus seiner Fabrik mitgebracht? In der Tat. Alles, was ich bei ihm geordert hatte. Und ein Teil des Materials war allein für diese Arbeit bestimmt. Was mag sich unter diesem Tuch wohl verbergen? Das Modell einer neuen, unheilbringenden Erfindung? Edward, vergiss nicht, wie einwandfrei die letzten Konstrukte unseres Onkels funktioniert haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir von den gleichen Konstrukten sprechen, Bruderherz. Könnt ihr 2 nicht mal aufhören? Onkel, nun zeig uns doch schon, was du unter dem Tuch versteckst. Sofort, Diane. Ich möchte nur noch kurz ein paar Worte dazu anmerken. Gerade deshalb, weil auch unser geschätzter Kater vorhin Erwähnung fand. Diese Erfindung betrifft nämlich in erster Linie ihn. Sie betrifft Kater? Nun ja, eigentlich betrifft sie jeden Diener und jeden Butler des britischen Empires. Ich merke schon, es wird wieder amüsant. Warte es ab, Edward. Hier unter dieser Decke befindet sich die Zukunft des Hausbediensteten. Ein Gerät, um ihnen die Arbeit zu erleichtern? Na, um sie ihnen komplett abzunehmen, Clifford. Meine Lieben, darf ich euch jemanden vorstellen? Eine Figur aus Eisen? Aus poliertem Stahl, meine Liebe. Und nicht bloß eine Figur. Dies ist Atü, mein neuer Butler. Du hast dir einen Stahl-Butler gebaut? Ja, so ist es. Großartig gearbeitet, ohne Zweifel. Gesichtszüge, eingravierter Anzug. Jedoch verstehe ich nicht so ganz, wie er, wie eine Metallpuppe dir. Mein Bruder fragt, ob es nicht ein bisschen wenig für einen Butler ist, lediglich als Garderobenhalter zu dienen. Denn für mehr Gefälligkeiten wird dieser Metallmann wohl kaum zu gebrauchen sein. Ihr irrt, meine Lieben. Atü ist nicht einfach eine leblose Puppe aus Metall. Sondern? Edward, würdest du mir bitte die Zündhölzer reichen? Mit Vergnügen. Onkel, was bewahrst du in dem Kästchen auf? Nun, ich denke, da wird der Schlüssel drin liegen, mit dem er diese große Spieluhr gleich aufziehen wird. Edward, ich staune über die Parallelen unseres physikalischen Grundgedankens. Tja, hier scheint sich düster zu bestätigen, dass wir derselben Familie angehören. Ich hatte zu Beginn der Planung tatsächlich vor, meinem Stahl-Butler eine Uhrwerkmechanik einzusetzen, um ihm Bewegungen zu ermöglichen. Bewegungen? Ganz recht. Du sprichst von freundlichem Kopfnicken und Händeschütteln, nehme ich an. Ich spreche von aufrechtem Gang, Treppensteigen und dem Tragen unterschiedlichster Gebrauchsgegenstände. Von all den Dingen, die ein Butler, wie selbstverständlich beherrscht. Mir wurde schnell bewusst, dass mein Metalldiener deshalb viel Energie benötigen würde, allein schon wegen des nicht unerheblichen Eigengewichts. Deshalb bediente ich mich letztlich der bewährten, dampfbetriebenen Kolbenmechanik, daher auch sein Name, Atü. Und nun werde ich Atü in Gang bringen. Man kann ihn aufmachen? Gezwungenermaßen, liebe Alice. Im Brustkasten befindet sich der kleine Verbrennungsofen, der das Wasser erhitzt. In diesen lege ich nun einen der gepressten Koksziegel. Damit wäre auch deine Frage beantwortet, Clifford. In dem Kästchen liegen passgenaue Koksziegel. Sie verbrennen sehr langsam und entwickeln eine hohe Temperatur. So, jetzt noch anzünden. Onkel, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt ganz gerne einen Schluck Tee trinken. Nein, Edward, warte noch einen Moment. Atü wird dir den Tee servieren. So, Klappe zu. Mein Gott, was für eine grandiose Erfindung. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass bisher, Gott sei Dank, noch nichts passiert ist? Ich nehme mir dann mal eine von den Gießkannen. Gießkannen? Falls Atü in Flammen aufgeht. Edward. Edward, einmalig. Es passiert ja nichts. Gleich, Diane. Der Dampfdruck muss erst einen bestimmten Pegel erreicht haben. Oh, mein Gott, er öffnet die Augen? Natürlich. Wie soll er denn sonst etwas sehen? Er bewegt sich. Selbstverständlich. Gleich wird er uns begrüßen. Guten Tag, ich bin Atü. Sagenhaft. Was ist Ihr Wunsch? Oh, Onkel, er sieht so unheimlich aus mit seinen leuchtenden Augen. Aber Diane, er ist nur eine Maschine. Zwar eine sehr weit entwickelte, aber dennoch nur eine Maschine. Komm, trag ihm etwas auf. Ich soll... Ja, Darling, gönn uns den Spaß. Lass ihn was machen. Also gut. Kann er mich verstehen? Ja, er hat Ohren und besitzt ein Gehör. Sag ihm, was er tun soll, und er wird es ohne Zögern ausführen. Damit könnte er für deinen Mann zu einer echten Konkurrenz werden, Diane. Also dann, Atü. Me, Lady. Bitte bringe mir den Fächer, der dort auf dem Tisch liegt. Sehr wohl, Milady. Bitte sehr, Milady. Oh. Danke, Atü. Onkel, das ist die Krone mechanischen Schaffens, ein menschlicher Automat. Nun, ich hatte seit meiner Rückkehr aus den Nordmeeren immerhin 2 Jahre Zeit für die Entwicklung. Nebenbei gesagt, ich habe die Pläne zusammen mit Ramchandra entworfen. Darf ich ihm jetzt etwas auftragen? Nur zu. Atü. Milord. Bitte heb das Tuch vom Boden auf und lege es über den Stuhl dort. Sehr wohl, Milord. Er kann sich bücken, Edward. Sieh dir das an. Ja, wirklich faszinierend. Und wie zaghaft er einherschreitet, der natürliche Feind jeden gewachsenen Parkettbodens. So, wollen noch mal sehen, ob er auch sinnvolle Tätigkeiten verrichten kann. Atü? Milord? Bitte schenk mir Tee ein. Sehr wohl, Milord. Aber nicht zu voll. Sehr wohl, Milord. Ja, hervorragend. Die Kanne ist zerbrochen. Das ist nur eine Frage der Feineinstellung des Dampfdruckes. Sprödes Porzellan ist für seine Metallhände natürlich eine Herausforderung. Atü. Milord. Du hast die Kanne zerbrochen und mir den Tee über die Hose geschüttet. Sehr wohl, Milord. Würdest du bitte umgehend meine Kleidung wieder säubern? Sehr wohl, Milord. Nun, Edward? Hättest du damit gerechnet? Fantastisch. Er wird den kleinen Fehler sofort wieder beheben, indem... Onkel, was will Arthur mit der Gießkanne? Ich fürchte, er will... Das ist die Höhe. Willst du mich auf den Arm nehmen? Sehr wohl, Milord. Lass mich los, du dampfbetriebener Unhold. Sehr wohl, Milord. Bleib mir bloß vom Leib. Arthur? Milord? Bitte komm her. Sehr wohl, Milord. Oh, jetzt ist mir dieses schwere Monstrum auch noch auf den Zeh getreten. Oh, mein armer Schatz. Schade, dass Mr. Bradshaw nicht dabei sein kann. Sehr passend, liebste Schwägerin. Ich wünschte, es wäre nur Bradshaw gewesen, der mir auf den Zeh getreten ist. Ja, was gibt es, Pratiba? Das Zirkuszelt ist da vortrefflich. Danke. Ich sehe es mir gleich an. Das Zirkuszelt? Ganz recht, lieber Neffe. Bei unserem Onkel bedarf es ganz offensichtlich auch einer gründlichen Überholung bestimmter Feineinstellungen. Köstlich, Edward, köstlich. Kommt alle mit. Für ein herrlicher Tag. Ja, und wie schön es hier ist. Der gute Onkel lässt seine Parkanlagen wirklich sehr sorgfältig pflegen. Das hätte ich auch nicht erwartet, wo er sich doch fast ausschließlich im Haus aufhält. Edward meinte, seine Agoraphobie sei deutlich weniger geworden. Damit könnte er recht haben, nach der unglaublichen Reise vor 2 Jahren. Oh, Alice, hör mir damit auf. Ich bin froh, dass wir diese Geschichte schadlos überstanden haben. Wenn ich allein an jene grauenhaften Spinnen denke. Die werde ich auch meinen Lebtag nicht vergessen, wie so manch anderes, was uns widerfahren ist. Deshalb bin ich ehrlich gesagt auch ein wenig beunruhigt, was seine neuerlichen Pläne anbelangt. Aber es klang doch bisher recht harmlos. Eine neue Art von Transportmittel, das weder im Morast stecken bleibt, noch einen Achsbruch fürchten muss. Also, ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen, Diane. Und die ganzen Ausländer, die am Montag hier angekommen sind. Während der Feiertage. Ach, das sind seine indischen Freunde, meine Liebe. Ramchandra ist überdies ein Gentleman englischer Schule. Ja, ich weiß. Ich mag ihn auch gut leiden. Auch seine Landsleute sind alle sehr zuvorkommend. Dennoch, was haben die den ganzen Tag in den Stallungen zu schaffen, Alice? Ich weiß es nicht. Und dann dieses riesige Zirkuszelt. Was will er nur damit? Richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Was unser Onkel damit vorhat, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Edward sagt, er habe zufällig ein Gespräch zwischen Lord Everton und Ramchandra mitbekommen. Zufällig, selbstverständlich. Darin ging es um eine große Lieferung, die heute hier eintreffen soll. Aus einer Fabrik in Chelmsford. Ach, Diane, diesmal hat er bestimmt keine unterirdische Bahn gebaut oder sonst etwas, das sich durch die Finsternis der Erde schlängelt. Aber er hat von Mr. Bradshaw auch Material erhalten. Das hat er uns selbst gesagt. Oh, du bist ja beinahe schon so ein Unglücksprophet wie dein Mann. Wir sollten nicht über ihn lachen, Alice. Du ahnst nicht, was er wegen seines Zehs durchleiden muss. Ich wollte auch nicht ungerecht sein, meine Liebe. Es ist nur, weil Edward immer schnell zu Übertreibungen neigt. Komm, lass uns zurückgehen. Dr. Hallborough sollte eigentlich fertig sein. Er ist fertig. Schau, da kommen die 2. Ah! Darling, hier sind wir! Sie haben uns gesehen. Die Damen, hatten Sie einen angenehmen Spaziergang? Danke, mein Herr. Zwar ist es ein bisschen windig heute, aber dennoch war unser Rundgang sehr schön. Und wie ist es Ihnen und vor allem dem ledierten Zeh Ihres Bruders ergangen? Wie ich sehe, humpelst du nicht mehr ganz so auffällig, lieber Schwager. Das muss daran liegen, dass das Humpeln fester Bestandteil meines Lebens hier auf Atherton Manor geworden ist, liebste Schwägerin. Deshalb fällt es nicht mehr so auf. Was hat Dr. Hallborough gesagt, Darling? War er zufrieden? Dem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war er es, als er die beiden 20-Pfund-Noten in seinen Händen hielt. Hingegen beim Betrachten meines ramponierten Zehs? Nun sag schon. Dein Mann wird leben, Diane. Und der Zeh ist noch auf dem Wege der Besserung. Das konnte Dr. Hallborough nach Verlauf der letzten 7 Tage zweifelsfrei feststellen. Auch wenn es am Anfang nicht so gut ausgesehen hatte. Nicht so gut. Clifford, du beliebst zu scherzen, oder? Ich hatte Glück, dass mir dieser Mon Dieu mit seinen Guillotinfüßen nicht den Zeh amputiert hat. Jedenfalls wird er nichts zurückbehalten. Außer der schmerzlichen Erinnerung. Na, dann können wir ja alle wieder beruhigt sein. Möchtet ihr mit uns noch einen kleinen Spaziergang durch den Park unternehmen? Jetzt im Frühling ist er herrlich anzuschauen. Hatte ich es nicht gesagt? Zu Ostern ist es am schönsten bei unserem Onkel. Ja, das waren deine Worte, Clifford. Nur erwähntest du nichts von den Gefahren für Leib und Leben. Wenn ich unsere Abreise übermorgen tatsächlich erleben sollte, rechne nicht damit, dass ich das Schicksal an Weihnachten wieder herausfordere. Was ist nun? Begleitet ihr uns oder wollt ihr lieber hierbleiben und Unfug reden? Liebste Diane, wir kommen euch zu holen. Um uns zu holen? Es ist gerade mal 11 Uhr vorbei. Es kann unmöglich schon Zeit fürs Dinner sein. Darling, zum Essen wollten wir euch auch nicht abholen. Wir hatten soeben das unverschämte Glück, unserem Onkel in die Arme zu laufen. Bevor er hektisch an uns vorbeilief, ohne sich nach meinem Zeh zu erkundigen, teilte er uns mit, dass er so gut wie fertig sei. Wir möchten uns daher im Salon einfinden. Im Salon? Ganz recht. Ich denke, er will uns dort einiges von seinen Zukunftsplänen erläutern, Alice. Na gut, solange ich seine Visionen nicht teilen muss. Dann sollten wir den guten Onkel nicht warten lassen. Nicht wahr, Edward? Keinesfalls, meine Liebe. Ich bin schon sehr gespannt, was für eine gewinnbringende Maschine er uns dieses Mal vor Augen führt. Nach der glänzenden Gala, die sein Stahlbutler geboten hat. Ich bin zuversichtlich. Ramchandra ist ein ausgezeichneter Ingenieur und Lord Atherton ein hervorragender Theoretiker. Zusammen können die beiden schon Erstaunliches zustande bringen. Wie wir bereits vor 2 Jahren erleben durften. Und das ist es, was mich beunruhigt. Es ist schön, dass ihr meinem Ruf so schnell gefolgt seid. Und ich will euch auch nicht lange aufhalten, meine Lieben. Aber Geoffrey, du weißt, du hältst uns nicht auf. Wir durften bisher herrliche Tage auf deinem Landsitz verleben. Und sind sehr gespannt, was du uns vor unserer Abreise noch zeigen möchtest. Sie werden sehen, Sir Clifford. Es ist etwas, das die Welt noch nicht gesehen hat. Und? Ist es schon fertig? So gut wie, meine Liebe. Ich habe eben ein Telegramm erhalten, das mir die Ankunft einer großen Lieferung mitteilt, die heute mit dem Zug eintrifft, um 16 Uhr, um genau zu sein. Ah, hast du das restliche Inventar dieses Pleitezirkus auch ersteigert? Inklusive Elefanten, Artisten... Nein, Edward. Ich brauchte nur das Zirkuszelt. Der Rest war für mein Vorhaben uninteressant. Nein, was in wenigen Stunden geliefert wird, ist, neben meiner Schöpfung, sicherlich nicht weniger aufregend. Was ist es, Onkel? Etwas, das ohne das Genie unseres Landsmannes James Dewar nicht möglich gewesen wäre. Der hat letztes Jahr in der Fachpresse für Furore gesorgt. Ich erinnere mich. Was hat er noch gleich auf die Beine gestellt? Ihm ist es 1898 gelungen, Wasserstoff zu verflüssigen. Sowas Idiotisches. Wasserstoff verflüssigen. Wasserstoff, ich meine, der Name sagt doch schon, worum es sich handelt. Warum muss man so etwas noch verflüssigen? Verzeihen Sie, Sir Edward. Aber bei Wasserstoff handelt es sich um ein Gas. Es kommt niemals in flüssiger Form vor. Daher war das Verfahren zum Verflüssigen des Wasserstoffgases eine Sensation. Ah, ich bin von lauter Fachleuten umgeben. So ein Glück. Aber, Onkel, was willst du mit dem flüssigen Wasserstoff? Denn wenn ich aus deiner Erzählung die richtigen Schlüsse gezogen habe, wird man dir heute Nachmittag Wasserstoff anliefern. Ganz recht. Und zwar in einer nicht zu verachtenden Menge. Dieses Gas ist doch recht gefährlich, explosiv. Stimmt das? Ja, das stimmt, meine liebe Alice. Aber du musst dir dabei absolut keine Sorgen machen. Das Gas ist nur in Verbindung mit offenem Feuer gefährlich. Und damit wird es keinesfalls in Berührung kommen. Liebes, hattest du Pratiba schon angewiesen, deine Koffer zu packen? Nein, noch nicht, Darling. In Anbetracht des drohenden Unheils, das per Eisenbahn auf dem Weg zu uns ist, sollten wir die Zeit nutzen und uns für 15.30 Uhr eine Kutsche bestellen. Was meinst du, Clifford? Aber wir kennen die eigentliche Erfindung doch noch gar nicht, Edward. Da ich an meinem Leben hänge, sehe ich auch keine Notwendigkeit, diese in näheren Augenschein zu nehmen. Edward, du kannst ganz beruhigt sein. Meine neue Erfindung wird auch dich begeistern, das verspreche ich dir. Ach, Alice, letzte Bastion der kühlen Vernunft. Du wirst doch ebenfalls die Gefahr spüren, in der wir schweben, oder? Auch wenn es mir schwerfällt, ich muss dir recht geben, Edward. Wenigstens einer in diesem Raum, der sich nicht vom Feuer der Euphorie blenden lässt. Sehr geehrte Herrschaften, es liegt mir fern, Ihnen Ihre werte Meinung streitig machen zu wollen. Jedoch können Sie den Worten seiner Lordschaft ohne den Hauch eines Zweifels Glauben schenken. Bei jeder seiner Planungen steht die Sicherheit an oberster Stelle. Das weiß ich nicht zuletzt deshalb, weil ich als Ingenieur die technische Realisation übernehme. Ich danke dir, Ramchandra. Meine Lieben, seid gewiss, dass ihr in wenigen Stunden all eure Bedenken über Bord werfen werdet. Deshalb bitte ich euch, bleibt und lasst eure Neugier über eure Befürchtungen siegen. Und ihr werdet nicht enttäuscht werden. Wenn es nach mir geht, bester Onkel, bin ich stets auf der Seite des kühnen Entdeckers und unnachgiebigen Erfinders. Ramchandras Worte haben mich nur in meiner Meinung bestärkt. Ja, und mit dieser deiner Meinung lässt du uns viel Handlungsspielraum, Bruderherz, was unsere Entscheidungsfindung anbelangt. Ich darf daher annehmen, dass wir alle hierbleiben werden und uns in unser Schicksal fügen. Die Damen? Ich weiche nicht von deiner Seite, Darling. Gut, schauen wir uns an, womit unser Onkel dieses Mal Aufsehen erregen wird. Ramchandra, ist alles bereit? Ja, Milord. Es ist alles bereit. Sind die Dachflügel entriegelt? Ja. Naresh hat die Schläuche angeschlossen und die Dachflügel entriegelt. Gut, dann dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Dieser Wind heute, ungewöhnlich. Es ist soweit. In wenigen Augenblicken lüfte ich das Geheimnis um dieses unscheinbare Nebengebäude. Aber dafür brauche ich die Mithilfe der beiden Damen. Sie müssen meiner Schöpfung Leben einhauchen. Wir? So ist es. Darf ich bitten? Du darfst? Lebt wohl, ihr beiden. Diese vier großen Metallbehälter enthalten den Lebensodem. Ich bitte euch nun, diese Ventile dort zu öffnen, um das Gas zu befreien. Wir müssen nichts weiter tun, als an diesen Schrauben zu drehen? Nichts weiter, liebe Alice. Gut. Diane? Bin an deiner Seite. Dann... Sehr gut, meine Damen. Ich danke Ihnen. Wie wir alle sehen können, füllen sich nun die Schläuche, die von den Behältern in das Gebäude führen. Und was befindet sich am anderen Ende der Schläuche? Gleich, Edward. Haltet die Stallungen genau im Auge und wartet. Gleich wird sich etwas tun. Vielleicht sollten wir ein paar Schritte zurücktreten. Ich meine, wenn uns das Gebäude um die Ohren fliegt. Kein Grund zur Besorgnis. Es ist alles in bester Ordnung. Geoffrey, das Dach bewegt sich. Ja, es öffnet sich. Bruderherz, sag mir, ob du dasselbe siehst wie ich. Ich glaube schon. Gut, die Hälfte der Dachfläche klappt oben am First auf und... Wie vorausberechnet, gleich ist es ganz geöffnet. Da quillt etwas Rotes aus dem Giebel. Seht doch! Und es ist von einem Netz umgeben. Das sieht aus wie... Tatsächlich, gute Güte. Das Zirkuszelt wächst aus dem Dach. Und welch eine eigenwillige Form das Ding annimmt. Es wird immer länger und länger. Ja, meine indischen Freunde haben seit Montag sehr viele Nähte gesetzt. Zoll um Zoll gekürzt, Flächen verstärkt und eingesäumt. Aber es war der Mühe wert. Jetzt ist das Dach komplett geöffnet. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das Ding hat die Form deines Unterwasserschiffes. Wie eine waagrechte Zigarre. Mit diesem Vergleich liegst du gar nicht mal so falsch, lieber Neffe. Der Stoff spannt sich zusehends. Wie viel Gas willst du noch einleiten? Ja, noch eine ganze Menge. Und wenn das Ding... wenn es platzt? Keine Sorge, Sir Clifford. So einfach kann dieser Blimp nicht platzen. Blimp? Was verbirgt sich denn hinter diesem ungewöhnlichen Namen? Ein Schimpfwort? Die Frage muss lauten, was verbirgt sich unter ihm? Und das werde ich euch jetzt zeigen. Kommt, folgt mir ins Innere des Gebäudes. Hätte ich doch nur meinen Mund gehalten. Nun kommt schon. Ihr habt ja bisher nur die Hälfte gesehen. Komm, Alice, zeigen wir den Herren den Weg. Sehr mutig, meine Damen, ich staune. Du verkennst den Mut der Frauen, Darling. Offensichtlich. Edward, auf geht's. Ich bin auch gerade mit meinem Stoßgebet fertig geworden. Konfrontieren wir uns mit dem Unvermeidbaren. Dort steht es, meine Freunde. Seht es euch genau an. Und dann tretet unverzagt ein. Eine Holzkabine? Aber was für eine Holzkabine. Sie misst mindestens... 5 mal 3 Yards, Clifford. Allerdings verjüngt sie sich zum Bug hin. Da misst sie nur noch 1,5 Yards. Und jetzt... Ja, jetzt weiß ich auch, warum das Ding niemals stecken bleiben wird. Es besitzt nicht ein einziges Rad und wird sich folglich auch nicht vom Fleck bewegen. Nein, Räder hat es nicht. Aber die braucht es auch nicht, um sich fortzubewegen. Nein, natürlich nicht. Das Zirkuszelt schwebt. Ja, es beginnt aufzusteigen. Und es ist mit starken Tauen an dieser Kabine befestigt. Geoffrey! Clifford? Wasserstoff ist leichter als Luft. Ah. Richtig. Es hat eine besondere Bewandtnis, dass diese Kabine nicht aus Metall gefertigt wurde. Habe ich recht? Metall wäre zu schwer gewesen, selbst für Wasserstoff. Natürlich. Wie treibst du es an? Am Heck befindet sich ein kleiner Motor, der einen Propeller antreibt. Und du meinst wirklich, dass... Könntet ihr bitte eure Geheimsprache aufgeben und euch wieder der Allgemeinheit öffnen? Clifford, wenn du eine Ahnung hast, was diese Kabine darstellen soll, dann sag es uns. Wenn ich dir den Namen meiner Erfindung sage... Kommst du vielleicht auch allein drauf? Nur zu, verrat mir den sicherlich klangvollen Titel dieser Konstruktion. Icarus. Icarus? So ist es. Ah, mein Verstand sagt mir, dass das unmöglich ist. Meine Erfahrung hingegen lässt keinerlei Zweifel zu. Du hast also ein Luftschiff gebaut. Ja, ich habe ein Luftschiff gebaut. Ja. Nun... Was ist los mit dir, Edward? Ich erwartete, dich in haltloses Gelächter ausbrechen zu sehen. Oh, dies täte ich auch, wenn die Erfindung von Gott weiß, wem stammen würde. Da sie aber, wie die Vorangegangenen, dein Namenssiegel trägt, bin ich vorsichtig. Oh, das ehrt mich. Diese schwere Holzkabine soll fliegen können? Sie wird fliegen, Diane. denn das Wasserstoffgas im Blimp darüber wird ihr genug Auftrieb geben, damit sie sich in die Luft erhebt. Danke. Jetzt weiß ich auch, was ein Blimp ist. Und dann lässt du dich von den Winden dahintreiben. Keineswegs. Siehst du die lange Antriebsstange dort? Sie endet in einem leistungsstarken Propeller, der das Luftschiff in jede gewünschte Richtung bringen wird, auch gegen den vorherrschenden Wind. Oh, wie aufregend. Dürfen wir eintreten? Ihr müsst sogar, meine Lieben, denn auf das Innere der Icarus bin ich besonders stolz. Sag mal, wieso entweicht eigentlich nicht das Gas aus deinem Zigarrenballon? Deshalb musste es unbedingt ein Zirkuszelt sein, bester Neffe. Die Innenseite der Zirkuszelte ist heute durchweg mit einer dünnen Gummischicht überzogen, damit die Freude der Besucher bei Regen nicht getrübt wird. Kurz gesagt, sie werden nicht nass. Diesen Umstand habe ich für mein Vorhaben genutzt, denn das Gummi ist nicht nur wasserdicht, es lässt auch das Gas nicht ausströmen. So, aber nun kommt. Oh, wie herrlich, die roten Samtvorhänge an den Fenstern. Ja, ich wollte, dass die Farbe des Zirkuszeltes auch diesen Raum dominiert. Und außerdem passen sie gut zu den großen Panoramafenstern. Das Glas ist übrigens nur einen halben Inch dick. Eine Spezialanfertigung. Warum? Des Gewichtes wegen, Alice. Galt es doch, diese Kabine so leicht wie nur möglich zu bauen. Fensterscheiben mit normaler Glasstärke wiegen fast ein Drittel mehr. Dennoch tragen Komfort und Extravaganz, die zweifelsohne in dieser Gondel eine Bleibe gefunden haben, eindeutig deine Handschrift, bester Onkel. Elektrisches Licht und diese Leitung hier lässt vermuten, dass dir fließend Wasser zur Verfügung steht. Zudem entdecke ich eine wirklich gut sortierte Getränkebar, in der auch ein Sutton Coldfield nicht fehlen darf, wie ich sehe. Und eine Auswahl an Zigarren, die deutlich über dem Niveau der Londoner Clubs liegt. Ihr wisst doch, dass ich gerade beim Reisen auf einen gewissen Luxus nicht verzichten möchte. Auch nicht beim Mobiliar. Couch, ein Sessel mit Beistelltischchen, ein Sideboard und ein großer Schrank. Alles in dunkler Kirsche. Im Schrank befinden sich wohl Ausrüstungsgegenstände ähnlich wie in der Einschienenbahn, richtig? Ja, so ähnlich, Clifford. Meiner Treu, was für ein großes Steuerrad. Von welcher Corvette hast du das denn abmontiert? Ja, wisst ihr, ich dachte, ob zu Wasser oder in der Luft, Schiff ist Schiff. Außerdem habe ich spätestens seit der Fahrt mit meinem Unterwasserschiff Geschmack an diesem maritimen Gebrauchsgegenstand gefunden. Was ist das für ein herrlicher Teppich? Das, liebe Diane, ist ein indischer Teppich aus der traditionellen Mogulschule, frühes 17. Jahrhundert, mit, Ramchandra? 825 Knoten pro Quadratinch, Milord. Übrigens ein Geschenk des guten Ramchandra. Einen würdigeren Platz als vor diesem Steuerrad gibt es auf Atherton Manor nicht. Onkel, die Kabine bewegt sich. Sie schwebt nach oben. Ausgezeichnet. Und auch beabsichtigt. Während wir uns hier unterhalten, strömt unablässig Wasserstoff in den Ballon. Es hat den Anschein, dass die vorausberechnete Menge... Verschone uns mit deinen Rechenaufgaben. Sag uns lieber, wie in drei Teufelsnamen wir hier wieder runterkommen. Direkt am Eingang ist in den Holzboden ein Kasten mit einer Klappe eingelassen. Darin befindet sich eine festmontierte Strickleiter. Wir werden sie herablassen und bequem hinuntersteigen. Außerdem keine Sorge, die Icarus ist mit Tauen am Boden fest verankert. Wir können nicht so einfach davonfliegen. Gut, dann werde ich jetzt von eben dieser Strickleiter Gebrauch machen. Willst du nicht noch die technischen Details über Motor, Antrieb, Steuerung? Keinesfalls. Ich werde jetzt aussteigen und mich darüber wundern, dass nichts, aber auch gar nichts passiert ist. Diane? Moment, Darling. Onkel, diese Gondel ist wirklich ganz bezaubernd. Nicht so düster wie deine Seilbahn. Danke, mein Kind. Ihr wollt wirklich schon aussteigen? Ja, wirklich. Vorher jedoch lasst uns noch die Schiffstaufe vollziehen. Es steht schon alles bereit. Na, meinetwegen. Geoffrey, sag mal, dort in der Ecke, der Schrankkoffer. Dir entgeht wohl nichts, Clifford. Ich habe für meine neue Expedition bereits alles, was ich brauche, an Bord bringen lassen. Expedition? Und wohin wird dich dein Weg führen? Nach Feuerland. Bitte, wohin? Nach Feuerland. Dort soll es unerhörte Goldadern geben. Clifford, wo will er hin? Feuerland. Kap Horn bildet die Südspitze dieses wilden Landes. Dort willst du Goldsucher werden? Ja, mich reizt das Abenteuer. Ich muss hinaus und mich neuen Aufgaben stellen. Aber Onkel, und deine Phobie? Die wird zurückstehen müssen, fürchte ich. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ich werde die Gaszufuhr nun stoppen und die Schläuche entfernen. Der Blimp hat seine volle Größe entfaltet. Nur zu, Ramchandra. Wer wird dich auf deiner Reise begleiten? Der treue Ramchandra? Ich wünschte, es wäre so. Aber Ramchandra muss bald schon zurück nach Jaipur. Er kann mich nicht begleiten. Soll das bedeuten, du fliegst allein? Allein. Du sagst es. Lasst uns endlich diesen Mahagonikasten taufen. Das leichte Schwanken weckt in mir seltsame Erinnerungen. Edward? Gut. Hier die Sektflasche. Steigen wir nach oben. Nach oben? Ich sehe gar keine Leiter. Moment. Bitte sehr. Die Damen haben den Vortritt. Sollten wir nicht auf Ramchandra warten? Selbstverständlich warten wir noch auf ihn. So, jetzt du, Edward. Ihr könnt euch oben ruhig an den Tauen festhalten. Ist mir ein Rätsel, wie unsere Frauen so schnell mit ihren Kleidern... Ein bisschen schneller, Edward. Ja, ja. Wenn ich gelegentlich an meinen zermalmten Zeh erinnern dürfte. So, alle versammelt? Da kommt Ramchandra. Milord, es ist alles fertig. Die Ventile der beiden Luftsäcke sind versiegelt. Dann steht meinem Start nichts mehr im Wege. Im Morgengrauen werde ich aufbrechen. Nett, dass du wenigstens bis zum Tag unserer Abreise gewartet hast, wenn du schon nicht dabei sein wirst. Ich denke, dem Erbauer dieses prächtigen Luftschiffs gebührt die Ehre des Taufaktes. Ramchandra? Nur zu gern. Möge dieses Luftschiff immer sicher durch die Wolken schweben, mögen die Götter der Winde und die Stürme ihm wohlgesonnen sein. So taufe ich dich, Ikarus. Gut gesprochen, mein Freund. Ja, und wenn ich es mir recht überlege, sollten wir noch kurz auf das Gelingen deiner Expedition anstoßen. Mit einem erlesenen Brandy würde ich mich glatt dazu überreden lassen, noch ein Weilchen in deiner schwebenden Schiffsschaukel zu bleiben. Es ist mir ein Fest, dich auf einen Sutton Coldfield einzuladen, Edward. Du willst allen Ernstes behaupten, dass diese kleine Dampfmaschine den Propeller antreibt? Der Apparat ist ja kaum größer als eine Hutschachtel. Sieht eher aus wie ein Spielzeug mit dem kleinen Antriebsband. Womit wird das Ding befeuert? Mit Petroleum. Und das äußerst sparsam. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, immer noch nicht so recht vorstellen. Ihr dürft nicht vergessen, dass dieser Propeller kein Wasser verdrängen muss, sondern Luft. Und auch der Reibungswiderstand der Ikarus ist ein anderer als beispielsweise der eines Gefährtes, das erdgebunden ist. Erdgebunden? Was für ein Ausdruck. Aber unterschätzt du dabei nicht die Kräfte des Windes? Permanenter Gegenwind ist wie eine zähe Wand und ein heftiger Windstoß reicht unter Umständen aus, einen Baum zu entwurzeln. Ich sehe schon, nur praktischer Anschauungsunterricht wird eure Zweifel zerstreuen. Was machst du da? Ich setze den Kessel der Dampfmaschine unter Druck. Oh, wie lustig! Heißt das, dass du mit uns einen kleinen Spazierflug machen wirst, Onkelchen? Nie und nimmer werde ich es zulassen, dass du Diane und mich auf eine Reise ohne Wiederkehr mitnimmst. Wenn du mehr über die Seetüchtigkeit deines griechischen Unglücksvogels herausfinden willst, womöglich weit draußen über dem Atlantik, bitte, ich ziehe es vor, erdgebunden zu bleiben. Selbstverständlich könnt ihr vorher aussteigen. Oh nein, ich möchte mit. Welchen Hebel muss ich drücken? Meine Liebe, dir scheint der Wein nicht bekommen zu sein. Oh doch, mein lieber Clifford. Lass uns mitfliegen, ja? Einmal wie ein Vogel durch die Lüfte schweben, den Fesseln der Erde entledigt. Liebste Schwägerin, du scheinst völlig zu vergessen, wessen Erfindung wir uns ausliefern. Andere Leute widmen sich in ihrem Ruhestand der Malerei oder verändern bestenfalls die Eigenschaften von Naturkautschuk. Unser Onkel hingegen konstruiert Luftschiffe. Und er hat noch nicht sehr viele gebaut, möchte ich hinzufügen. Geschweige denn getestet. Geoffrey, du weißt sehr wohl, spätestens nachdem wir mit deinen unterirdischen Apparaten gefahren sind, dass wir im Allgemeinen nicht an der Tauglichkeit deiner Erfindung zweifeln, aber... Ich weiß schon, was du sagen willst, Clifford, aber mit der Icarus sei es etwas anderes. Und ich sage dir, es ist nichts anderes. Ramchandra? Ja? Bitte? Auf mein Signal gibst du der Icarus ihre Freiheit, hörst du? Milord, wollen jetzt schon starten? Aber was ist mit den Lebensmitteln? Sie stehen noch in den Kisten hier unten, wie auch manch andere wichtige Dinge. Das Petroleum und die Koksziege. Außerdem ist es recht windig geworden und der Wind nimmt immer noch an Stärke zu. Ich drehe nur kurz eine Runde über meinem Gut und lande dann wieder. Ich muss der lieben Verwandtschaft etwas bildhaft veranschaulichen. Sehr wohl, Milord. Dann wollen wir mal rasch das Weite suchen. Onkel, du musst uns wirklich nichts beweisen. Ich denke doch, Clifford. Die Strickleiter ist noch unten. Ihr könnt also ungehindert aussteigen. Bin schon draußen. Diane? Oh, das ist wirklich zu schade, Darling. Alice und ich wären so gern mitgeflogen. Mach dich bitte nicht lächerlich. Sei froh, dass du von unten zusehen kannst. Trotzdem, einmal die Welt von oben sehen. Ja, ja. Sobald wir wieder mal in London sind, besichtigen wir Westminster Abbey. Dann kannst du dir oben vom Turm aus die Welt ansehen. Ich möchte, dass du mich ernst nimmst, Darling. Und ich möchte, dass du nun die Strickleiter hinabsteigst, Darling. Mein Gott, Diane! Halt dich fest! Hilf mir, Edward! Ich kann mich nicht mehr halten! Hier, nimm meine Hand! Ja, ich hab dich! Ich zieh dich hoch! Ja! Diane, alles in Ordnung. Die Icarus bewegt sich. Verdammt, Geoffrey, du hattest gesagt, dass du uns aussteigen lassen wolltest. Diane hätte sich den Hals brechen können. Das ist nicht meine Schuld. Eine Windböe muss den Blimp erfasst haben. Ramchandra, was ist los? Ein ungeheurer Windstoß ist zwischen Dach und dem Blimp gefahren. Zwei der drei Halteseile sind gerissen. Sichert sofort das Luftschiff. Hörst du? Wirf mir ein Seil rauf. Ich mache es an der Strickleiter fest. Schnell! Sofort! Die Icarus hebt sich weiter empor. Der Wind rüttelt und zerrt an ihr. Verwünscht. Und sie hängt nur noch an einem Seil. Wenn das auch reißt, dann... Hattest du nicht eben noch die Absicht, einen kleinen Rundflug zu machen? Sicher, aber wenn... Das Seil ist gerissen. Festhalten! Wir hängen fest, Gott sei Dank. Ja, irgendwas muss sich im Dachgebälk verhakt haben. Und wie es sich anhörte, ist dabei einiges zu Bruch gegangen. Das will ich nicht hoffen. Unter der Kabine ist das Seitenruder befestigt. Es klappt aus, sobald die Kabine frei schwebt. Wenn es beschädigt wäre, würde mich das um Tage zurückwerfen. Seien wir froh, dass sonst nichts passiert ist. Lord Atherton, ich habe hier ein starkes Tau. Ich werde versuchen, es Ihnen hochzuwerfen. In Ordnung. Achram Chandra, kannst du sehen, ob die Icarus Schaden genommen hat? Das Seitenruder ist gesplittert, Milord. Wir müssen uns beeilen. Das Schiff hängt nur noch mit dem geborstenen Brett am Giebel. Wenn wieder ein Windstoß kommt, wird sich die Icarus losreißen. Schnell, wirf es rauf! Ein ausgezeichneter Wurf. Schnell, mach es fest. Schon passiert. Komm, Chandra, hier. Ich lass das andere Ende jetzt. Das Schiff hat sich losgerissen. Wir werden abgetrieben. Ramchandra, schnell! Das Seil! Ich kann es nicht erreichen. Sie steigen zu schnell auf. Du musst es versuchen. Ramchandra! In meinem ganzen Leben werde ich keinen Sutton Coldfield mehr anrühren. So viel steht fest. Wir fliegen immer höher und höher. Der Wind treibt uns ab. Seht nur, wir sind schon weit über Atherton Manor hinaus. Ja, wir fliegen Richtung Nordosten, wenn ich es recht erkenne. Richtung Maidenhead. Das scheint dich nicht gerade in helle Aufregung zu versetzen. Sollte es das? Nun, die Tatsache, dass du auch noch nie mit der Icarus geflogen bist, bereitet mir schon einige Sorgen. Willst du dich nicht endlich ans Steuer begeben und diesen fliegenden Albtraum wenden? Das würde im Augenblick nichts einbringen, weil die Dampfmaschine ihren Arbeitsdruck noch nicht erreicht hat. Dann sorge doch freundlicherweise dafür, dass dies so schnell wie möglich geschieht. Ja, wir könnten problemlos wenden. Das Seitenruder ist gesplittert. Verflixt. Das hatte ich vergessen. Heißt das etwa, dass du dein Luftschiff nicht lenken kannst, Onkel? Ich fürchte, das heißt es, liebe Diane. Und warum bleibst du dann immer noch so ruhig? Du hast gewisse phlegmatische Züge, die mich sehr an Mr. Bradshaw erinnern. Seht ihr den Messinggriff, der dort an der Kette hängt? Der ist wohl schwerlich zu übersehen. Was ist damit? Oh je, wenn er so lacht, wird er wieder mit irgendeiner Teufelei aufwarten. Der schlimmste anzunehmende Fall wäre, dass nach Ziehen dieser Kette dein Perdu aus dem Schrank dort treten würde. Nein, nein. Mit Atü hat dieser Mechanismus nichts zu tun. Ein Glück. Denn wenn dieser Brachial-Butler mit von der Partie wäre... Also, was passiert? Die Kette wird oben auf dem Dach umgeleitet... und an einer der Halteleinen hinauf zum Blimp geführt. Dort endet sie am hinteren der beiden Luftsäcke. Und wenn du daran ziehst? Wird eine Reihe von Kettfäden gelöst, die ein speziell verstärktes und vierfach umnähtes Kreisstück ablösen, sodass Gas aus dem Luftsack entweichen kann. Und wenn das Gas entweicht? Dann wird der Auftrieb rasch abnehmen... und die Icarus wieder sanft auf den Boden sinken. Sanft zu Boden sinken. Mit einem Loch im Ballon werden wir wahrscheinlich wie ein Stein zu Boden fallen. Oh, Edward, musst du immer so direkt sein? Und wir steigen immer noch. Ja, in der Tat. Dürfte ein ziemlich harter Aufprall werden. Ich meine, aus dieser Höhe. Edward? Keine Sorge, meine Damen. Wir werden nicht abstürzen. Das besagte Loch ist nicht größer als mein Handteller. Deshalb werden wir ganz langsam zur Erde schweben, wie eine Schneeflocke. Nun, dann zieh bitte jetzt den Stöpsel aus deiner Schneeflocke. Wollt ihr denn gar nicht die herrliche Aussicht genießen? Da, seht nur, direkt vor uns liegt Maidenhead. Links kann ich schon den Kirchturm erkennen. Fantastisch. Alles, was recht ist. In dieser kurzen Zeit sind wir bis nach Maidenhead geflogen. ohne das geringste Zutun. Tja, nicht wahr? Wir steigen übrigens nicht mehr. Wie hoch sind wir? Was schätzt du? Schwer zu sagen. Vielleicht 300 Fuß. 300 Fuß? Allmächtiger! Ich weiß nicht, ob ich mich bei solch einer Höhe traue, hinauszusehen. Es ist recht amüsant, Darling, wenn man mal den schrecklichen Gedanken an einen plötzlichen Absturz außer Acht lässt. Edward? Ist das nicht unter uns der Weg, der nach Atherton Manor führt? Hier ist es. Nicht zu glauben, die sonst so riesige Ulmenallee. Ja, sie mutet an, als wäre sie frisch gepflanzt worden. So klein sehen die Bäume von hier oben aus. Also gut, wenn ihr alle so schwärmt, will ich auch einen Blick riskieren. Edward, bitte reich mir deine Hand. Gern, Liebes. Nein, wie entzückend! Genau so habe ich mir Swifts Lilliput immer vorgestellt. Oh, und diese niedlichen Kutschen dort auf der Straße. Willst du damit andeuten, dass du die überspannten Fantasien dieses irischen Schreiberlings gelesen hast? Das habe ich, Darling. Alice hat mir das Buch empfohlen. Wie dem auch sei, dort scheint mir ein geeigneter Platz, um die Icarus zu landen. Ich muss dir beipflichten. Dieses Feld ist gut gewählt. Wenn wir auf dem Marktplatz von Maidenhead landen würden, gäbe es wahrscheinlich einen Tumult. Obwohl mich der Gedanke daran in gewisser Hinsicht reizt. Ich hingegen fände es reizend, wenn du nun endlich an dieser Kette ziehen würdest, damit wir wenigstens zum Dinner wieder festen Boden unter den Füßen haben. Gut, bleibt festzuhalten, dass trotz des verunglückten Starts der Jungfernflug ein Erfolg war. Das steht ohne jeden Zweifel fest, Geoffrey. Wenn es dir nur noch gelänge... Mein Gott, was ist das für ein schreckliches Geräusch? Das ist nichts, Alice. Die Dampfmaschine hat ihren Arbeitsdruck erreicht. Clifford, würdest du bitte das Ventil öffnen und den Druck ablassen? Wir brauchen die Maschine ja schließlich nicht. Gern. Danke. Also, dann will ich mal. Gott, steh uns bei. Stimmt etwas nicht, Onkel? Doch. Ist alles in Ordnung. Allerdings? Was? Ich scheine nicht kräftig genug gezogen zu haben. Denn eigentlich müssten wir jetzt... Ach was. Nochmal. Es tut sich nichts. Das ist unmöglich. Sicherlich unterschätze ich die Reißfestigkeit der Nähte. Es käme ja einer Fehlkonstruktion gleich, wenn die sie schon beim kleinsten Ruck lösen würden. Soll ich es mal versuchen, Geoffrey? Nein, das schaffe ich schon. Seht her, ein kräftiger Ruck und... Tja, und die Kette rauscht zu Boden. Das Rauschen ausströmenden Gases hingegen bleibt ebenso aus wie das langsame Absinken unserer Schneeflocke Icarus. Ja, Die Kette ist abgerissen. Und das Einzige, was hier rapide sinkt, ist mein Vertrauen in dein havariertes Luftschiff. Was können wir denn nur tun? Wir schneiden einfach ein Loch in den Ballon. Ganz einfach. Ein ausgezeichneter Gedanke, Darling. Halt, nicht doch so eilig. Wir können nicht einfach an irgendeiner Stelle ein Loch in den Blimp stechen. Ach, und warum nicht? Deine begabten indischen Näher werden schon wieder eine Naht draufsetzen. Eine, die sich garantiert nicht löst. Nein, ihr versteht nicht. Die beiden Luftsäcke stehen unter einem immensen Gasdruck. Würde man einfach ein Loch in einen hineinstechen, würde die Hülle sofort zerplatzen. Und durch die Wucht der Druckwelle würde sicherlich auch die zweite Luftkammer kollabieren. Hab ich's nicht gesagt, liebste Schwägerin? Wir werden landen wie eine geschossene Ente. Dann stechen wir das Loch eben in die dafür vorgesehene Abnähung. Richtig, Clifford. Nur dort ist die Struktur so verstärkt, dass es den Blimp nicht zerreißt. Ja, worauf warten wir dann noch? Ich brauche ein Messer. Das finden wir sicher hier im Schrank. Edward, warte. Ich vergaß zu erwähnen, dass wir... Der Amok-Automat. dass Atü auch an Bord ist. Bester Onkel, es war ohne Zweifel sehr rücksichtsvoll, dass du uns die Anwesenheit deines lebensgefährlichen Lakaien vorenthalten hast. Und solange er hübsch in diesem Schrank bleibt, kann ich vielleicht auch über meinen Schock hinwegsehen. Du bist zu beeindrucken? In der Tat, liebste Alice. Ich möchte nur sehr ungern den schleppenden Heilungsprozess meines Zehs unterbrechen. Und die Gefahr sehe ich durchaus, wenn dieser Unhold hier frei herumläuft. Nun, auch wenn ich euch versichern kann, dass ich Atü komplett neu eingestellt habe, wir werden seine Dienste nicht in Anspruch nehmen müssen. Wofür hast du ihn denn überhaupt mit an Bord genommen? Ganz einfach, Clifford. Erstens baue ich auf seine Hilfe während meiner Expedition und zweitens verzichte ich nur sehr ungern auf meinen Butler. Onkel, du bist wirklich unverbesserlich. Ach, weißt du, das liegt uns Pionieren wohl im Blut. Nur mal Spaß beiseite. Wo finden wir hier ein Messer? Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt Werkzeug finden werden. Das meiste war in den Kisten verpackt. Die noch an Bord sollten. Und was befindet sich in dem Schrankkoffer? Ich werde ihn nicht öffnen. Eine Überraschung reicht mir. Darin sind nur Kleidungsstücke, Decken, meine Karten und ein paar Messinstrumente. Mit anderen Worten, es ist überhaupt kein Messer oder etwas Ähnliches an Bord. Nein, wohl nicht. Tut mir leid. Wieso sind wir eigentlich über die Ostertage nicht nach Exeter gefahren, so wie ich es vorgeschlagen hatte? Exeter ist doch auch sehr nett. Darling, vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo ein Messer. Ja, oder wir treffen unterwegs ein anderes Luftschiff, das uns abschleppen kann. Komm, Brüderchen, sehen wir uns die Nähte mal aus der Nähe an. Vielleicht kriegen wir sie ja auch so runter. Rauf aufs Dach? Bei dem Wind? Bist du lebensmüde? Euch kann da oben nichts passieren, Edward. Die Halteseile der Lufthülle sind extra so engmaschig mit der Kabine verbunden, dass man sich gut daran festhalten kann. Nur bei den blau markierten solltet ihr vorsichtig sein. Die sind nämlich etwas... Du kannst mir glauben, ich werde nicht ein einziges Seil dort oben berühren. Nicht mal in die Nähe eines Seils werde ich kommen. Ich sag es ja nur ungern, aber wenn du Atü Leben einhauchst, werde ich mich aus Protest oben aufs Dach setzen. Aber Schwager, wie willst du diese Eiseskälte da oben aushalten? Alice hat recht. Du wirst gewiss in wenigen Minuten erfroren. Wieso bin eigentlich immer ich derjenige, der das Unheil zuerst kommen sieht, während die anderen noch fröhlich ihren Untergang beschwören? Es ist zum Aus der Haut fahren. Edward, ich möchte lediglich, dass Atü unseren Antrieb ersetzt. Den Antrieb ersetzen? Wie bitteschön soll er das denn machen? Aussteigen und anschieben? In Anbetracht unserer Höhe wird er dazu bald Gelegenheit haben. Sinken wir immer noch? Ich kann mir das nicht erklären. Wir können unmöglich ein Leck haben. Wenn wir in diesem Tempo weiter sinken, müssen wir schon sehr bald Ballast abwerfen. Sonst bekommen wir nasse Füße. Wie wäre es, wenn wir den Metallmann hier in die Freiheit entließen? Der wiegt doch so viel wie zwei von uns zusammen. Und so wie ich ihn einschätze, wird er sich schon nach England durchschlagen. Edward, wir können auf Atü nicht verzichten. Noch nicht. Er macht seine Drohung wirklich wahr. Sieh es mal so. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und ob es das kann, Brüderchen. Und ob... Wieder, Darling. Wenn ich nicht einen heiligen Eid abgelegt hätte, keinen Sutton Coldfield mehr anzurühren, Ich würde jetzt diese Flasche bis zur Neige trinken. Also, wie ist das doch gleich passiert? Dieser unverschämte Vogel hatte es sich auf dem Dach unseres fliegenden Gefängnisses bequem gemacht. Und offensichtlich fühlte er sich durch unsere Gegenwart mit der Zeit gestört. Oh, und dann ist er davongeflogen? Ja, aber nicht ohne vorher seiner Geringschätzung Ausdruck zu verleihen. Du hattest wirklich Glück, Brüderchen. Vogelkot ist im Allgemeinen sehr ätzend. Glück ist nicht das Wort, das mir dabei spontan in den Sinn kommt. Dennoch hättest du erblinden können. Na, zum Glück waren es nur ein paar kleine Spritzer. Schon wieder dieses Wort. Wenn es ein Glück ist, mit Vogeldreck bespritzt zu werden, bitte stellt euch oben auf das Dach und wartet auf den Glücksregen. Nun, ja... Weißt du... Dann schwingt bitte auch nicht solche Reden. Mich beschäftigt hingegen eine ganz andere Frage. Warum wir die verwünschten Nähte nicht runterbekommen haben, kann ich dir beantworten. Indische Pfuscharbeit, eine englische Näherin... Das vorhin auf dem Dach, das war nicht irgendein Vogel, sondern eine Möwe. Und? Möwen sind doch keine seltenen Vögel. Nein, das nicht. Aber so weit landeinwärts habe ich noch nie eine Möwe gesehen. Dann hat sie sich vielleicht verflogen und wollte sich ein bisschen ausruhen. Hast du einen Kompass an Bord, Geoffrey? Ja, Moment. Bei meinen Karten müsste er sein. Ah, hier ist er. Danke. So, wollen doch mal sehen. Sag mal, übernimmst du jetzt die Rolle unseres abwesenden Butlers? Oder woher rührt dein plötzliches Interesse für die Fauna? Die Fauna ist es weniger, die mich interessiert. Mehr die Tatsache, warum es so weit nördlich Möwen gibt. Und? Wir fliegen mittlerweile Richtung Süd-Südwest. Und das heißt? Das heißt, dass wir uns offensichtlich der Küste nähern. Och, mach dich nicht lächerlich, Darling. Bis zur Küste sind es gut und gerne... 50 Meilen. Richtig, gut und gerne 50 Meilen. So wie es aussieht, wohl nicht mehr. Denn augenscheinlich haben wir nicht nur die Richtung geändert, ohne es zu merken. Wir müssen auch eine gehörige Strecke zurückgelegt haben. Geoffrey... Wie lange ist es her, seit wir Maidenhead überflogen haben? Ich schätze gut anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Und der Wind bläst sehr kräftig, gerade in dieser Höhe. Clifford, ich teile die Meinung deiner Frau. Wir können doch unmöglich in so kurzer Zeit bis runter zur Küste geflogen sein. Außerdem... Sieh da, dort draußen kreist ja ein ganzer Schwarm dieser possierlichen Glücksboten. Aber, meine Liebste, warum sprichst du denn nicht weiter? Da! Da seht nur! Oh, wie schön! Also, wenn das dort hinten nicht ein besonders breiter Fluss ist, würde ich auf den Ärmelkanal tippen. Onkel, jetzt lass dir gefälligst was einfallen, wie wir wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Ja, ich finde auch, du bist auffallend still geworden. Ich habe nachgegrübelt. Und worüber, wenn ich fragen darf? Womit wir wohl unser Seitenruder reparieren könnten. Es ist sehr hilfreich, dass du dich gerade jetzt mit der Instandsetzung befasst, die zweifelsohne nur auf dem Boden durchzuführen ist. Die momentane Frage lautet aber, wie kommen wir wieder auf den Boden? Ich dachte darüber nach, wie wir die Reparatur jetzt bewerkstelligen könnten, in der Luft. Das halte ich für ganz und gar ausgeschlossen. Wenn mich nicht alles täuscht, wirst du dir in Kürze darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen. Nun sprich schon, große Stanton-Orakel. Was weißt du wieder, was wir noch nicht einmal ahnen? Der Horizont verfinstert sich zusehends, wenn man mal von den Blitzen absieht. Himmel, hilf! Der Wind treibt uns in ein Unwetter! Apropos Wind, ich finde, er hat deutlich zugenommen. Bei deinem Einschienen-Dings könnten wir jetzt einfach den Rückwärtsgang einlegen. Aber hier... Edward, du bist genial! Natürlich, wir fliegen rückwärts. Und das geht? Technisch überhaupt kein Problem. Ich muss nur die Welle umstellen und schon läuft der Propeller in die andere Richtung. So, Ventil wieder zu. Gleich müsste auch genügend Dampfdruck zur Verfügung stehen. Jetzt noch den Hebel auf, Welle frei. Oh, Darling. Du bist so klug. Es ist nicht zu glauben, dass er immer wieder solche Glückstreffer landet. Das muss an den Glücksbringern liegen, mit denen ich behaftet bin, liebste Alice. So, jetzt werdet ihr gleich erleben, wie effektiv diese kleine Apparatur ist. Übrigens ist der Propeller in einer Weise gebaut. Bogen, um den größtmöglichen Nutzen aus wenigen Umdrehungen zu schöpfen. Das mit den Umdrehungen war augenscheinlich nicht nur so dahergesagt. Wie meinst du das? Onkel, wir drehen uns im Kreis. Merkst du das denn nicht? Alice, wovon redest du? Wir uns im Kreis drehen? Es stimmt, Geoffrey. Die Icarus beginnt sich im Uhrzeigersinn zu drehen. Sehr effektiv, dein Propeller, wirklich. Damit ist dein Luftschiff auch als Kettenkarussell zu gebrauchen. Mit deinem stählernen Kartenabreißer könntest du damit auf dem Jahrmarkt viel Geld verdienen. Edward, tu doch etwas. Wie es scheint, bekommt unser Icarussell langsam richtig Schwung. Oh nein. Ich glaube, mir wird schlecht. Wie ist das zu erklären? Das Seitenruder oder was davon übrig ist, es muss sich so unglücklich verklemmt haben, dass wir uns durch den Eigenantrieb immerzu um die eigene Achse drehen. Dann müssen wir ihn sofort wieder ausschalten. Warte. Erst will ich das Steuerrad probieren. Nichts zu machen. Es sitzt fest. Wie angenäht, was? Ich werde den Antrieb abschalten. Wollen wir hoffen, dass damit auch das... Mach, dass es aufhört! Vater im Himmel, wir drehen uns immer schneller. Der Sturm hat uns erfasst. Dagegen sind wir machtlos. Es war überflüssig, das zu erwähnen. Wir müssen so schnell wie möglich das Seitenruder reparieren. Dann können wir mit dem Antrieb gegenlenken. Wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir uns bei diesem Gekreisel festhalten, geschweige denn arbeiten? Noch dazu ohne Werkzeug und ohne Ersatzmaterial. Ganz einfach. Man lässt sich an der Strickleiter herab, reißt das Ruder aus der Verklemmung und setzt diese Schranktüre hier als Ersatz ein. Die könnte man dann mit der abgerissenen Landungskette, wir erinnern uns, sicher notdürftig befestigen. Edward, das ist mehr als nur eine Idee. Das ist bereits ein fertiger Plan. Mit Verlaub, das ist Mumpitz, nichts weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Das scheint mir der einzig gangbare Weg, um uns aus der Misere zu befreien. Aber das kann doch wirklich nicht dein Ernst sein. Clifford, falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, du sprichst mit dem Konstrukteur dieses griechischen Tragödienvogels. Hört auf zu lamentieren. Lasst euch endlich etwas einfallen. Dieses Gekreisel ist mein Untergang. Mir dreht sich auch schon alles vor den Augen. Heißt das, dass wir jetzt wieder einen der hier anwesenden britischen Sportsmänner brauchen? Einen, der leicht und irrsinnig genug für diesen todsicheren Plan ist? Nun, ganz so negativ würde ich es nicht formulieren, aber im Grunde ist es so. Naja. Dann darfst du gerne deinen Blechkameraden Fauxpas dazu überreden. Das wäre sicher eine Herausforderung für Arthur. Aber er ist zu schwer für die Strickleiter. Sie würde unter seinem Gewicht zerreißen. Diesen Verlust würden wir wohl nur schwer verwinden. Ich spreche natürlich von der Strickleiter. Edward, wenn wir uns mit dem Seil hier sichern, sollte es möglich sein, wenigstens einen Blick... Clifford, du ziehst es doch wohl nicht ernsthaft in Betracht, dich in dieser luftigen Höhe abzuseilen. Nein, natürlich nicht. Ich zweifelte schon an deinem Verstand. Ich dachte dabei vielmehr an dich. Der Wind und dieses Gedrehe müssen mein Gehör in Mitleidenschaft gezogen haben. Ich habe doch tatsächlich verstanden, dass du mich mit diesem irrsinnigen Plan in Verbindung gebracht hast. Ja, ganz recht. Du bist der Einzige, der das erledigen kann. Ach was. Ach was. Und weshalb, wenn ich fragen darf? Weil du Edward bist. Der kühne Lebensretter. Der furchtlose Bestienbezwinger. Oh, Darling, wenn es einer schaffen kann, dann nur du. Das Ganze klingt in meinen Ohren sehr nach Konspiration, wenn ihr mich fragt. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich da rausklettere. Offensichtlich doch. Hier, die Kette. So, ich hänge die Schranktüre aus. Bind dir schon mal das Seil um die Taille. Ich mach das andere Ende an der Steuerradsäule fest. Diane, du bist also auch überzeugt, dass dieses Himmelfahrtskommando hilfreich wäre? Darling, Ich weiß, dass du es schaffst. Ach, so muss sich Cäsar gefühlt haben, als er in die gezogenen Dolche seiner Freunde geblickt hat. Edward, versuche erst, das Ruder aus der Verklemmung zu lösen. So wie du es vorgeschlagen hast. Vorgeschlagen? Das ist an Dreistigkeit ja kaum noch zu überbieten. Ich habe das Seil mit der Messingsäule verteut. Bist du auch soweit? Um meinem geplanten Ableben nachzuhelfen. Nie im Leben. Edward, selbst wenn es dich von der Strickleiter reißen sollte... Ja, selbst wenn... Wird dich dieses starke Seil halten? Es kann dir nichts passieren. Warum tauschen wir dann nicht, Brüderchen? Aber Schatz, nun beschäme deinen Bruder doch nicht. Wie bitte? Du weißt doch, wie sehr er dich und dein Können schätzt. Seit du diese Bestie von... Monokelsaurus? Seit du dieses Untier getötet hast. Sie spricht die Wahrheit, Lieblingsschwager. Du musst dich beeilen. Wir treiben genau auf diese Unwetter von zu. Komm, Bruderherz. Lass dich nochmal umarmen. Wenn ich diese lustige Jungfernfahrt überleben sollte, werde ich die Sutton Coldfield Destillerie niederbrennen. Ich werde die Dampfmaschine wieder unter Druck nehmen. Die Strickleiter hängt noch draußen. Du kannst ihn abklettern. Danke für den Hinweis, bester Bruder. Fortuna, lass dein Gesicht über mir leuchten. Diese Kreiselbewegung macht mich noch verrückt. Ich glaube, ich bin jetzt schon seekrank. Wie weit ist Edward denn mit der Reparatur? Als ich das letzte Mal rausgesehen habe, hielt er sich noch krampfhaft an der Leiter fest. Hat er herausgefunden, woran es liegt? Ich glaube nicht. Er hatte die Augen geschlossen. Sicherlich sammelt er Mut für diese schwere Aufgabe. Mag sein. Außerdem hat er mir etwas hochgerufen. Möchte er, dass wir für das Gelingen beten? Nein, es klang eher danach, dass er mich aus seinem Testament streichen wollte. Ich liebe meinen Schwager für seinen Humor. Alice, bitte. Nein, ganz ehrlich. So sehr mir seine Besserwisserei auf die Nerven fällt, so sehr liebe ich seinen Humor. Ich werde mal nachsehen, ob er schon etwas erreichen konnte. Clifford, kann ich dich kurz sprechen? Sofort, Onkel. Ich will mich nur kurz nach dem Fortschreiten der Reparatur erkundigen. Edward, alles in Ordnung? Ja, vielen Dank. Und nochmals vielen Dank, dass du mein Sicherungsseil draußen an dem Türknauf befestigt hast. Das gibt mir ein Gefühl von noch größerer Sicherheit. Ich hätte sonst die Tür nicht schließen können. Und den Darm wurde es mit der Zeit etwas zu zugig. Hier unten ist es auch ein wenig zugig. Und, beschwere ich mich? Hast du etwas ausrichten können? Sicher. Ich habe die Bodenbretter der Icarus komplett neu gestrichen. Nein, mal ohne Scherz. Wie kommst du voran? Clifford, es hat mich eine Ewigkeit gekostet, die Augen zu öffnen. Und nun versuche ich, meine Gliedmaßen davon zu überzeugen, dass sie nicht aus starrem Holz sind. Was ist mit dem Seitenruder? Womit? Edward, weshalb bist du schließlich... Ich weiß. Also, wenn du mich fragst, das Ding ist nicht mehr zu gebrauchen. Nur noch zwei geborstene Bretter hängen an dieser langen Stange. Das ist die Längsachse. Kannst du erkennen, warum sie sich nicht bewegen lässt? Bin ich Ingenieur? Bisher wusste ich nicht mal, dass das Ding eine Längsachse besitzt und so heißt. Die Achse muss irgendwo festhängen. Wie schön für die Achse. Vielleicht kannst du sie erreichen und versuchen, sie zu bewegen. Dafür müsste ich ja eine Hand von der Sprosse hier nehmen. Versuch es. Sonst sind wir gleich in dem heftigsten Unwetter, das wir je erlebt haben. Und zwar mittendrin. Clifford, ich denke, Edward kann ruhig wieder rauf. Gleich, Geoffrey, gleich. Nun, was ist? Clifford, bete, dass ich nicht wieder raufkomme. Ich freue mich sogar auf deinen Besuch. Und, kannst du sie erreichen? Ja. Ich kann das Ding umfassen. Es sitzt fest. Das ist uns bekannt. Kriegst du das Ding wieder hin? Ein Holzsplitter hat sich zwischen zwei Bodenbrettern verkeilt. Der sitzt genau vor der Stange. Ich weiß nicht, ob ich den so rausbekomme. Versuch es! Wie oft willst du diesen Satz eigentlich noch sagen? Versuch es! Das klingt bei dir wie... Geht's nicht ein bisschen schneller? Versuch es. Versuch es. Oh. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt bei einem Brandy und einer guten Zigarre gemütlich die Times lesen könnte. Aber nein. Stattdessen darf ich die Lazarus meines größenwahnsinnigen Onkels Rapper... Edward, alles in Ordnung. Was ist passiert, Clifford? Edward hat den Halt verloren, aber... Was? Das Seil hat ihn gehalten, Diane. Ihm ist nichts passiert. Halt dich gut an dem Seil fest! Zieh mich auf! Sofort! Mach ich! Hör doch mit dem Gezappel auf! Das macht die Sache nur schwerer! Entschuldige bitte, dass ich mich kurzzeitig zur Panik hinreißen ließ. Ich meine, unter mir geht es ja nur ein paar hundert Fuß runter. Was soll schon passieren? Nicht der Rede wert! Clifford, das Steuerrad lässt sich wieder bewegen. Übrigens, Glückwunsch. Du hast es geschafft. Die Steuerung ist wieder frei. Ja, endlich. Die Strickleiter. Hast du gehört? Du hast es geschafft. Ich war vor Ort, Bruderherz. Leider besteht das Seitenruder jetzt nur noch aus einer Stange. Pardon, Längsachse. Die übrigen Bretter sind in die Tiefe gesaust. Das macht nichts. Ich reiche dir jetzt die Schranktür runter. Clifford, ich werde ohne weiteren Aufenthalt zu euch raufklettern. Aber so sind wir weiterhin manövrierunfähig. Wir müssen unbedingt... Wir? Gut, du. Wenn du dieses Türblatt irgendwie an der Achse befestigen kannst, sind wir im Handumdrehen wieder auf Atherton Manor. Da zieht mich nun wahrlich nichts hin. Beeilt euch. Wir haben schon die Ausläufe des Unwetters erreicht. Geoffrey, reich mir die Schranktür. Hier. Aber glaub mir, es wäre besser, wenn Edward das lässt und lieber... Er wird es schon irgendwie hinbekommen, Onkel. Hier kommt das gute Stück, Edward. Lass es bloß nicht fallen. Wo denkst du hin, Bruderherz? Ich als geübter sechsarmiger Luftakrobat mir solch einen Patzer erlauben, aber nie im Leben. Ich bin ja so stolz auf dich. Ja, also, wie du das wieder hinbekommen hast, Edward. Eben diese hohen Erwartungen sind es, die mich ermüdend oft beinahe das Leben kosten. Ich muss mich setzen. Hier, komm. Allmächtiger, du bist ja völlig durchgefroren. Oh. Es ist recht windig da draußen. Wie hast du das Türblatt so schnell befestigen können? Ich sehe, du hast die Kette wieder mitgebracht. Tja, bester Onkel, ganz einfach. Ich habe die Tür mit ihren Scharnieren über die Stange geschoben. Du hast die Scharnierhülsen benutzt? Ja. Brillanter Einfall. Und womit hast du das Ganze befestigt, damit es nicht wieder von der Achse rutscht? Du hast es doch befestigt, oder? Da ich wusste, dass ihr mich sonst wieder runterschicken würdet, ich knotete mein Taschentuch ans Ende der Messingstange. Ich bewundere deinen Einfallsreichtum, Neffe. Du solltest bei meinem nächsten Projekt unbedingt mit hinter dem Reißbrett sitzen. Und jetzt wenden und volle Kraft zurück. Ich gehe ans Steuer, wenn du nichts dagegen hast. Hat die Dampfmaschine schon ausreichend Druck? Ich höre das kleine Wunderding nämlich gar nicht. Ja, das... Das wollte ich die ganze Zeit mit dir besprechen. Was wolltest du mit mir besprechen? Könnt ihr das nicht auf gleich verschieben? Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Läuft der Propeller schon? Nein. Dann aber los, worauf warten wir noch? Das Petroleum ist alle. Dann füll halt Neues nach. Es ist kein Petroleum mehr an Bord. Es ist keines mehr an Bord? Nein. Es ist noch in einer der Kisten, die unten... Herr? Vorragend. Soll das heißen, dass wir jetzt zwar lenken können, ohne den Antrieb aber weiterhin nichts davon haben? Ich fürchte, so ist es. Und wenn ich kurz nachfragen dürfte, willst du damit andeuten, dass meine halsbrecherische Reparatur gerade sozusagen umsonst war? Das würde ich nicht so sagen, Edward. Wie würdest du es denn sonst formulieren? Vielleicht vergebens? Es tut mir wirklich sehr leid, Edward. Aber andererseits, vielleicht besteht hier doch irgendwie die Möglichkeit... Clifford, sieh doch nur! Oh mein Gott, wir sind mittendrin. Es wird so dunkel. Wir sind in einer Gewitterwolke. Wartet, ich schalte das Licht an. Hält dein Luftschiff das aus? Die Icarus ist so gebaut, dass sie auch einen Sturm überstehen kann. In die Seile, die unsere Kabine mit dem Blimp verbinden, sind beispielsweise dünne Stahldrähte gedreht. Wir sollten zusehen, dass wir alle losen Gegenstände sicher unterbringen, sonst fliegt uns das noch alles um die Ohren. Sehr passend formuliert. Na dann, Alice, Diane, setzt euch auf die Couch und haltet euch gut fest. Frechheit. So, alles verstaut. Was ist mit Arthü? Er steht auch ohne Schranktür sicher. Und wir sollten uns jetzt auch schleunigst einen Platz suchen. Darling, bitte setz dich zu mir, ja? Edward, ich möchte dich auch neben mir haben. Die Möbel sind mit dem Boden verschraubt. Natürlich, das hat sich ja schon bei meinen letzten Erfindungen bewährt. Der Tanz beginnt. Bitte halt mich, Edward. Ich bin bei dir. Uns wird nichts geschehen. Hoffe ich. Und wenn nun der Blitz einschlägt? Beruhige dich, Alice. Die Icarus führt nur sehr wenig Metall mit sich. Mal abgesehen von deinem Aufziehbutler. Festhalten! Ah! Wir stürzen ab! Nein, wir werden hochgerissen. Der Sturm hat... Wir scheinen das Schlimmste überstanden zu haben. Aber warum ist es dann noch so finster? Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Die elektrische Beleuchtung muss defekt sein. Moment. Nichts zu machen. Clifford, wo willst du hin? Ich fürchte mich so. Ich bin sofort wieder bei dir, Schatz. Onkel, was war das vorhin für ein entsetzlicher Knall? Und dann dieses gleißende Licht. Es muss wahrhaftig ein Blitz gewesen sein. Ein Blitz ist in die Icarus eingeschlagen. Soweit zu der These, dass dein Luftschiff gegen Blitzeinschlag immun ist. Nun, immun wohl nicht. Dafür hat sie sich aber als äußerst zäh erwiesen. Schließlich sind wir nicht abgestürzt. Eine der Fensterscheiben hat es zerrissen, Geoffrey. Das werden wir flicken, wenn es wieder hell ist. Aber wann wird es denn wieder hell? In einigen Stunden, wenn die Sonne aufgeht. Jetzt ist es Nacht. Haben wir Kerzen dabei? Oder sind sie auch in einer der Kisten, die wir nicht an Bord haben? Wir haben Kerzen. In dem Sideboard rechts. Gut, mal sehen, ob ich die finde. Ah, ich habe sie. Besitzt denn noch jemand den Luxus eines Zündholzes? Ja, ich... Diane, du überrascht mich, mein Liebes. So, sehr gut. Jetzt haben wir wenigstens etwas Licht. Pass auf, dass sie nicht ausgeht. Der Wind bläst ganz schön stark herein. Ja, und kalt ist es. Ich habe in meinem Koffer genügend Decken. Moment. Bitte, die Damen... Wir sollten mit einer Decke auch das offene Fenster abdecken. Ist gut. Warte, ich helfe dir. So, das... Ja, das wird halten. Meiner Treu, seht euch das an. Es ist tintenschwarz da draußen. Man sieht weder Sterne noch sonst irgendein Licht. Wir gleiten durch schwarzes Nichts. Darling, du machst mir Angst. Entschuldige, ich habe mich hinreißen lassen. Und was machen wir nun? Irgendwelche Vorschläge? In Anbetracht unserer momentanen Lage würde ich vorschlagen, dass wir uns zur Ruhe legen. Ja, alles andere macht jetzt wenig Sinn. Morgen bei Tageslicht wird uns schon etwas einfallen. Ich ziehe meinen Hut vor deinem Optimismus, Clifford. Wie sieht die Bettenordnung aus? Nun, ich denke, den Damen gebührt das Vorrecht auf die Couch. Die Rückenlehne lässt sich selbstverständlich umklappen. Moment. Selbstverständlich. Sehr gut. Dann macht es euch bequem. Danke, Darling. Komm, Diane. Wir wollen uns zusammen kuscheln. Ist gut. Gute Nacht, Edward. Mein Herz. Gute Nacht, Liebes. Dann bliebe noch der Sessel. Den man auch zu einer Liege umfunktionieren kann. Seht ihr? Man setzt sich einfach so hin und zieht an diesem Hebel. Das sieht sehr bequem aus. Ah, das ist es auch. Damit wären die Schlafgelegenheiten wohl erschöpft. Es sei denn, du hast hier noch irgendwelche Überraschungen für uns parat. Davon gehe ich aus. Es wundert mich überhaupt, dass wir bisher noch auf keine verborgenen Mechanismen gestoßen sind. Alles zu seiner Zeit. Was, Geoffrey? Geoffrey? Geoffrey? Der gute Mann ist tatsächlich eingeschlafen. Unerreichbar im Land traumhafter Erfindungen. Dann bleibt uns wohl nur dieser edle Teppich hier. Soweit ist es nun schon gekommen. Ich muss auf dem Boden nächtigen. Sieh es mal von der Seite. Nicht jeder kann sein Haupt auf einem indischen Teppich zur Ruhe betten. Mehrere hundert Fuß über dem Erdboden. Sicherlich kann ich mich morgen nicht rühren. Ich bin dir gerne beim Einrenken behilflich. Danke, ich verzichte. Womöglich finde ich mich dann mit dem Kopf nach unten hängend an dem verflixten Seil wieder. Nein, Edward. Keine Mutproben mehr. Und wenn es doch erforderlich sein sollte, lasse ich mich statt deiner gerne in die Pflicht nehmen. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich daran zu erinnern, Bruderherz. Was kannst du durch dieses ulkige Fernglas denn erkennen, Onkel? Das ist ein sogenannter Sextant, liebe Diane. Ein nautischer Winkelmesser. Mit ihm kann ich unsere Position bestimmen. Unter Berücksichtigung unserer ungefähren Reisehöhe und der Tatsache, dass wir uns nicht auf See befinden. Das klingt eher nach einer vagen Schätzung. Sag mal, habt ihr schon irgendeinen Ort entdeckt, der euch bekannt vorkommt? Mal außer Acht lassend, dass von hier oben sowieso alles sehr verändert aussieht. Die Stadt eben hätte Cardiff sein können. Allerdings passt die Landschaft absolut nicht dazu. Vielleicht haben wir schon die Grenze zu Schottland passiert. Ich tippe eher auf Irland, Darling. Ihr liegt beide daneben. Edward, wo vermutest du uns? Schlimmsten Falles über einem von Swifts Fantasiegefilden. Nein, nein, nein. Ich kann dich beruhigen. Diane? Ich weiß es nicht. Vielleicht sieht so auch die Ostküste aus. Auch nicht. Nun spann uns nicht länger auf die Folter. Wo sind wir? Also, wir haben die Normandie schon weit hinter uns gelassen und steuern zielsicher auf die Gascogne zu. Ich stelle fest, dass ich meine schlimmsten Befürchtungen bei weitem übertroffen sehe. Die Stadt unter uns war also weniger Cardiff als vielmehr Bergerac. Du scherzt. Nach meiner Berechnung der Meridiane befinden wir uns auf Position des 45. Breitengrades bei nicht ganz 1 Grad östlicher Länge. Wir sind bei den Franzosen gelandet. Ich meine, Gott sei Dank, noch nicht gelandet. Was hast du an Frankreich auszusetzen? Ich bitte dich, ein Land ohne jedwede Kultur oder glorreiche Vergangenheit, von der Esskultur ganz zu schweigen. Hätte der triumphale Henry denen nicht ein bisschen Anstand bei Azincourt beigebracht, dann... Oh, Edward, muss das jetzt sein? Und ein Irrtum ist ausgeschlossen. Hier, rechne es nach. Da ich davon ausgehe, dass wir tatsächlich über diesem öden Land dahin dümpeln, lasst uns zusehen, wie wir hier schleunigst wieder wegkommen. Nein, ich möchte zuallererst frühstücken, Edward. Ja, und außerdem würde ich mich auch gerne etwas frisch machen. Wo befindet sich der... Der... Ach so, Natürlich. Rechts neben dem großen Schrank sind die Waschgelegenheit und der Abort. Eine spanische Wand lässt sich zudem ausklappen, sodass du ungestört bist. Danke. Gut, bliebe noch die Frage des Frühstücks zu klären. Glücklicherweise ist das Behältnis der Notration untrennbar mit der Bordbar verbunden. Wir haben also Wasser und Zwieback. Ah ja, aber ich sprach vom Frühstück, Geoffrey, nicht von der Notration. Die Notration ist alles, was momentan verfügbar ist. Die Kiste mit den Lebensmitteln, die ist ja... Nein, sag es nicht. Ich kann es mir auch so denken. Und was ist mit einer Tasse Tee? Leider auch nicht, Diane. Bedauere. Das ist die Höhe. Nicht einmal Tee. Dafür ist das Porzellan bereits eingeräumt. Wir müssen also nicht vom Boden essen. Wenn der Sturm davon noch was heilgelassen hat. Außerdem, warum sollte ich mit Traditionen brechen, wenn ich schon auf dem Boden schlafen musste? Haben wir eigentlich genügend Wasser an Bord? Nach der letzten Reise, du verstehst... Keine Sorge, Clifford. In der doppelwandigen Decke ist ein gut 7 Zoll breiter Hohlraum, in dem ein schmaler Behälter seinen Platz findet. Dieser ist mit 20 Gallonen Wasser befüllt. Überdies kann er bedarfsweise auch mit Regenwasser gespeist werden. Im Dach ist dafür eine kleine trichterförmige Öffnung. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Ich finde es unvorstellbar. Da befinden wir uns in einem Land, das jedwedes Gericht einfach in schweren Soßen ertränkt. Und was hält unsere großartige englische Küche dagegen? Regenwasser und drögen Zwieback. Wie sieht es mit den Plänen für unsere Rettung aus? Dürfen wir darauf hoffen, das Dinner auf festem Boden einnehmen zu können? Englischem, wenn es geht. Wir können zumindest jederzeit landen, Edward. Was? Und das sagst du so einfach? Wie ist denn das auf einmal möglich? Die Idee kam mir gestern, als ich über die Scherben lief. Über die... Ah, ich verstehe. Du bist ein Fuchs. Würdet ihr mich bitte auch in Kenntnis setzen? Ich kann mit diesem Hinweis nämlich noch nichts... Ah, natürlich. Du willst mit einer Scherbe ein Loch stechen, nicht wahr? So ist es. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Wann werden wir landen? Ich denke, sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet. Na, wunderbar. Unter diesen Umständen werde ich mein reichhaltiges Frühstück mit dem größten Vergnügen einnehmen. Ich finde dieses Land einfach ganz reizend. Es ist wunderschön anzusehen von hier oben, nicht wahr, Alice? Oh ja, es ist wirklich bezaubernd schön hier. Ich würde Frankreich gern einmal bereisen, Darling. Das werden wir, Schatz. Das tun wir soeben, liebste Schwägerin. Allerdings würde ich es noch mehr genießen, wenn wir hin und wieder Gelegenheit hätten, die Garderobe zu wechseln. Ich denke, deinem Wunsch kann sehr bald entsprochen werden, Edward. Seht mal, was ich da unten entdeckt habe. Was meinst du? Die Eisenbahnschienen? So ist es. Und dort hinten, ein Stück weiter. Das sieht aus wie ein Bahnhof. Und wo ein Bahnhof ist, ist eine Telegrafenleitung nicht weit. Das ist alles, was wir benötigen. Ein Kabel an Sir Smithwick sollte uns Tür und Tor öffnen. Seine Bank wird uns umgehend eine größere Summe Bargeldes anweisen. Dann könnten wir ja mit einem vernünftigen Transportmittel zurückreisen ins gute alte England. Geoffrey, wir sollten hier landen, auch wenn es hier in Frankreich sein muss. Man könnte beinahe annehmen, dir hätte unser kleiner Ausflug nicht gefallen, Edward. Die Aufenthalte auf Atherton Manor sind immer sehr abwechslungsreich, bester Onkel. Jedoch planen wir für die nächstjährigen Ostertage einen Besuch in Exeter. Nicht wahr, Clifford? Wenn du darauf bestehst? Ich fürchte, ja. Dann wollen wir zusehen, dass wir auch in der Nähe des Bahnhofs landen. Der Wind steht noch sehr günstig. Das übernehme ich. Sei vorsichtig, Darling. Und stich bloß nicht daneben, hörst du? Keine Sorge. Irgendwie finde ich es schade, dass unsere Reise durch die Wolken jetzt schon zu Ende ist. Du kannst gerne noch ein Weilchen mitfliegen, wenn dir der Sinn danach steht. Wirklich? Aber nur, wenn ich dich an meiner Seite weiß. Und eben das könnte ein Problem werden, meine Liebste. Ist etwas passiert, Clifford? Ich habe mich an der verflixten Scherbe geschnitten. Oh, lass mich sehen. Hier. Das blutet ja fürchterlich. Ich würde dir gern mein Taschentuch anbieten, aber das hängt bedauerlicherweise unten an der sinnlosen Längsachse. Hier, nimm meines. Oh, danke. Halt die Hand etwas höher, sonst blutet es noch stärker. Du hast einen tiefen Schnitt über 3 Finger. Fühlt sich auch so an. Kannst du die Finger denn noch bewegen? Ja, das geht. Da wir gerade von bewegen sprechen, die Icarus bewegt sich abwärts. Und das erstaunlich langsam. Ich sagte es ja, wie eine Schneeflocke. Meine Berechnungen stimmen demnach. So, das Taschentuch sitzt. Versuch deine Hand ganz ruhig zu halten, Darling. Sollte mir nicht schwerfallen, denn es tut verdammt weh. Wenn es dich tröstet, wir werden eine bilderbuchreife Landung hinlegen. Direkt auf der Wiese hinter dem Gebäude. Ein kleiner Trost, ja. Oh, schaut mal, da kommen Leute aus dem Haus gelaufen. Zu schade nur, dass wir nicht die englische Fahne aufgepflanzt haben. Dann wüssten diese Soßenkönige sofort, dass sie Besuch aus dem einstigen Herrscherland bekommen. Wir lassen uns buchstäblich zu ihnen herab. Ein älteres Ehepaar, wenn ich es recht erkenne. Oh, und eine sehr junge Dame ist auch bei ihnen. Es entspricht deiner Natur, dass du sie als Erster entdecken musstest. Und hübsch ist sie außerdem. Wie willst du das von hier aus erkennen? Dafür sind wir doch viel zu hoch. Geoffrey hat aber recht, sie ist in der Tat bildhübsch. Genießen Französinnen nicht den Ruf unvergänglicher Schönheit? Oh, so ein Unsinn. Doch, ich meine, ich hätte auch schon davon gehört. Ist es nicht so, Geoffrey? Meine Rede, Neffe. Dieses saubere Herrentrio möchte uns zur Weißglut bringen, Alice. Aber keine Spur, Darling. Ich bitte die Reisenden, wieder ihre Plätze einzunehmen. Es könnte gleich einen kleinen Ruck geben. Tatsächlich. Wir sind ja fast unten. Ich habe mich ganz von der Schönheit dieser Dame gefangen nehmen lassen. Wer sagt euch eigentlich, dass sie eine Dame ist? Zumindest winkt sie sehr freundlich. Oh, Alice, mein Verband blutet durch. Vielleicht kümmert sich deine Französin gleich um deine Heldenwunden. Festhalten! Na, wenn das keine mustergültige Landung war... Oh. Ja, nach dem vorangegangenen Start hätte ich etwas anderes erwartet. Da fällt mir ein, spricht einer von uns Französisch? Tut mir leid. Du glaubst doch nicht, dass ich diese verweichlichte Sprache in Eton gelernt hätte, Geoffrey. Tja, dann bin ich ja mal gespannt, wie ihr drei euch mit eurer Herzensdame unterhalten wollt. Da seid ihr ja. Wir wollten gerade nach euch sehen. Nicht nötig. Es hat nur ein bisschen gedauert, bis Diane die besagten Glückflecken aus meinem Jackett gebürstet hatte. Hast du gut geschlafen, liebe Schwägerin? Oh ja, danke. Das Bett ist himmlisch. Ah, guten Morgen, Madame Sanier. Guten Morgen. Und ihr beiden? Auch ausgeschlafen? Ja, ich schon. Clifford? Ja, ich war früh wach, weil meine Finger so schmerzten. Oh, du Armer. Vielleicht sollte sich ein Doktor deine Hand einmal ansehen. Ah, nicht der Rede wert. Das wird schon wieder. Kommt, setzt euch. Oh, das duftet aber köstlich. Ja, Madame Sanier hat extra für uns gebacken. Croissants und, wie heißen diese leckeren Brötchen noch? Brioche. Aha, Brioche. Und die schmecken? Edward, ganz gewiss... Madame Sanier ist eine vorzügliche Köchin. Oder hat dir das Essen gestern Abend etwa nicht geschmeckt? Doch, es war exquisit. Schade nur, dass man in diesem Land keine Cumberland-Soße kennt. Gerade hier sollte sie doch bekannt und geschätzt sein. Mit Cumberland-Soße hätte es... Liebes, du musst auch unbedingt diese Konfitüre und den Käse probieren. Ein Traum, sag ich dir. Wo ist eigentlich unser Onkel? Etwa noch im Bett? Das glaubst du doch nicht ernsthaft. Joffre ist schon früh mit Monsieur Saunier ins Dorf gefahren. Er wollte zum Glaser, zum Schreiner und sonst noch einige Besorgung machen. Aha. Und wo ist Ihr entzückendes Fräulein Tochter, Madame? Monique ist bereits oben und mag die Betten. Ja, sie ist sehr fleißig und hübsch, ihre Tochter. Nur schade, dass sie kein Wort Englisch spricht. Sie war an der Sprache leider völlig uninteressiert, als sie noch zur Schule ging. Sie sagte immer, diese Sprache ist so kantig, dass mir die Lippen beim Sprechen wehtun. Ich hoffe, sie mag mir das nicht zum Vorwurf. Wo denken Sie hin, Madame? Einem so bezaubernden Wesen verzeiht man doch gern solche Kleinigkeiten. Edward, jetzt fang nicht schon wieder an. So, hier kommt Ihr Kaffee. Sie haben nicht zufällig schwarzen Tee? Ich bevorzuge die Mischung halb Indien, halb Ceylon. Leider nicht, Monsieur. Aber bitte probieren Sie ruhig meinen Kaffee. Er wird Ihnen schmecken. Wenn Sie meinen, schon der zweite Morgen ohne englischen Tee. Wie sehen unsere Pläne für heute aus? Bei diesem herrlichen Wetter sollten wir einen kleinen Spaziergang unternehmen. Wir müssen übrigens auch noch mal ins Dorf. Eben ist die telegrafische Bestätigung der französischen Nationalbank hier eingetroffen. Sie enthält die Zahlungsanweisung an die hiesige Bank. Oh, wir haben hier keine Bank, Monsieur. Jacques, der Apotheker, versieht unsere Bankgeschäft. Wo finden wir ihn? Wenn Sie in das Dorf hineinkommen, können Sie die Apotheke nicht übersehen. Darf ich mal das Telegramm sehen? Gern. Alice, du hast es. Hier, bitte. Danke. Verstehe kein Wort. Allerdings, die Zahlen sprechen für sich. Wofür hat unser Onkel denn solch eine Summe geordert? Überdies noch 2000 Pfund Sterling in Gold. Ich denke, für die Instandsetzung der Icarus. Dann die Zugfahrt bis Bordeaux und Cherbourg. Nicht zu vergessen die Schiffsreise nach Portsmouth. Dabei im Schlepptau die nicht gerade kleine Fracht, die Icarus. Ein Vermögen für dieses kurze Vergnügen, wenn du mich fragst. Darf ich um Milch und Zucker bitten? Madame Saunier, wann trifft der Zug morgen hier ein? Gegen 11.30 Uhr. So, hier ist der Zucker und die Milch. Danke. Sagen Sie, fahren alle Züge in Frankreich so unregelmäßig? In England wäre das undenkbar. Dieser Zug fährt regelmäßig, aber eben nur alle 2 Tage, Monsieur. Die Strecke in diesem Teil der Gascogne ist nicht sehr, wie sagt man, frequentiert. Ist Ihr Mann diese Strecke früher auch gefahren? Mon Dieu, nein. Er war Lokführer auf der Strecke Lyon-Marseille. Nach seiner Pensionierung haben wir diesen kleinen Bahnhof gekauft, weil die Eisenbahn seine eigentliche Geliebte ist. Er hat mir mal gesagt, dass er mich noch mehr lieben würde, wenn ich des Nachts nicht schnarchen, sondern schischen würde. Kein Wunder, dass er für Joffreys Erfindung sofort Feuer und Flamme war. Die beiden haben die Icarus übrigens ganz alleine auf Pfähle aufgebockt. Weiß der Teufel, wie sie das geschafft haben. Ich, also... Ja, Darling? Stimmt etwas nicht? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Allerdings... Allerdings? Du siehst so überrascht aus, bester Schwager. Madame Saunier, Ihr Kaffee ist wirklich... Ja, Monsieur. Er ist wirklich ausgezeichnet. Sagte ich es Ihnen nicht? Clifford, hast du mal den Kaffee probiert? Ja, das ist bereits meine 2. Tasse. Darling, du musst unbedingt diesen Kaffee hier kosten. Was glaubst du, befindet sich in meiner Tasse? Alice, dieser Kaffee hier... Wir haben alle Kaffee bekommen, Edward. Ich muss gestehen, dass dies die bisher angenehmste Überraschung auf unserer Reise ist. Oh, wenn Sie wollen, werde ich für Sie noch eine ganze Kanne brühen, Monsieur. Fabelhaft. Nein, nein, das wird ihm nicht gerecht. Unvergleichlich, ja, das ist er. Unvergleichlich. Schatz, ich glaube, für deinen Bruder ist es doch noch nicht zu spät. Mich überrascht er auch immer wieder aufs Neue. Na, es geht ja prächtig voran. Ja, Monsieur Saunier ist nicht mit Gold zu bezahlen. Er erledigt sämtliche Reparaturen in knapp der Hälfte der Zeit, die ich dafür gebraucht hätte. Oh, eine neue Scheibe habt ihr auch schon eingesetzt. Ganze 10 Minuten hat es ihn nur gekostet. Dann waren die Scherben herausgelöst und die neue Scheibe saß eingekittet im Rahmen. Monsieur Sagnier, diese Arbeit scheint Ihnen ja richtigen Spaß zu machen. Ah, oh, oui, Monsieur. Es ist schon viel zu lange her, seit ich einen Hammer in der Hand hatte. Und dann direkt für solch eine großartige Sache wie dem Luftschiff von Monsieur Atherton. Oh, es erinnert mich an damals, wenn ich meine Stahldame auf Vordermann bringen musste. Stahldame? Pardon. Ich spreche von meiner Dampflok Elaine. Sie war die schönste Lok, die ich je gefahren bin, aber sehr anfällig für Reparaturen. Sieht so aus, als hätten wir hier im Herzen Frankreichs deinen Zwillingsbruder gefunden, Geoffrey. Ja, wir sind vom gleichen Schlag. Was, René? Oui, Monsieur. Wie habt ihr eigentlich die Icarus auf diese Pfähle gehievt? Das muss doch eine Schinderei gewesen sein. Na, überhaupt nicht, Clifford. Der Auftrieb des ersten Luftsackes reichte immer noch aus, um die Icarus gut 20 Zoll über dem Boden zu halten. Natürlich nur ohne jedwede Person an Bord. Den Rest erledigten dann die Hebelgesetze. Dafür mussten wir nur darauf achten, dass... Bitte keine naturwissenschaftliche Lehrstunde. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob du die Reparaturen bis morgen hinbekommst. Unser Zug fährt um 11.30 Uhr. Bis auf die elektrische Lichtanlage sind wir eigentlich fertig. Aber... Aber? Dann ist doch alles in Ordnung. Naja, so gesehen schon. Aber Monsieur Sagnier sagte mir, dass der Transportwaggon für die Icarus morgen noch nicht dabei sein wird. Er wird eigens auf der Rückfahrt von Bordeaux hier abgekoppelt. Somit hätten wir genügend Zeit, die Icarus für den Transport fertig zu machen und zu verladen. Damit würde sich unser Aufenthalt hier also um einige Tage verlängern. So lange können Alice und ich aber nicht warten, Onkel. Wäre Madame Sagnier nicht so freundlich gewesen, uns mit ein bisschen Wäsche auszuhelfen, müssten wir immer noch die Leibwäsche von... Naja, ich bitte dich. Uns ist die Problematik deutlich geworden. Bitte spare dir Details. Hier im Dorf gibt es kein Geschäft für Damenbekleidung. Wir müssen also unbedingt nach Bordeaux. Da wird der Unterschied der Problemgewichtung wieder deutlich. Du bist froh, dass... Das Seitenruder ist auch bereits instand gesetzt. Hat nicht ganz eine halbe Stunde gedauert. Beim Monsieur Sagnier sitzt jeder Handgriff, als hätte er die Baupläne der Icarus im Kopf. Also, wie gesagt, das ist... Ja? Warum sprichst du nicht weiter? Ich muss meine Hand zu sehr bewegt haben. Es tat gerade ziemlich weh. Jedenfalls machen sich unsere Damen mehr Sorgen um ihre Garderobe als um irgendwelche Reparaturarbeiten. So ist es. Die Konkurrenz in dieser Gegend ist schließlich nicht unerheblich. Wir werden morgen also auf jeden Fall in diesen Zug steigen. Ich für meinen Teil habe keine Probleme damit, auf den nächsten Zug zu warten. Auch ich erfreue mich noch gerne der Gastfreundschaft der Sauniers, sofern wir ihnen nicht zur Last fallen. Aber keine Spur, Monsieur. Sie sind uns auch weiterhin herzlich willkommen. Meine Tochter Monique sagte heute Morgen erst, dass sie sich freuen würde, wenn Sie noch ein paar Tage blieben. Das kann ich mir gut vorstellen. Clifford, du wirst morgen deine Ehefrau nach Bordeaux begleiten, hörst du? Sicher, Liebes. Das Gleiche gilt für dich, Edward. Wie meinen? Diane will dich auf dem Pfad der Tugend wissen. Ach, wusste gar nicht, dass ich den verlassen habe. Nachdem du deine plötzliche Liebe für französischen Kaffee entdeckt hast, bin ich mir nicht sicher, ob... Ja? Lass uns gehen, Alice. Beiden machen sich sicher wieder nur lustig über uns. Du hast recht. Wir gehen. Aber meine Damen, nicht doch so eilig. Wir sehen uns beim Kaffee. Beim französischen Kaffee, wohlgemerkt. Das kann ich euch noch nicht versprechen, es sei denn... Sagen Sie, Monsieur Sagnier, wird uns Ihre Tochter denn auch mit ihrer Anwesenheit beglücken? Oui, Monsieur. Diane? Ich komme doch. Ich werde auch pünktlich sein. Diese Schufte. Na, wartet. Das zahlen wir euch noch heim. Jack? Hallo? Jack? Jack? Wer ist dort unten? Ich bin es, René. René? Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Du musst schnell kommen. Einem der englischen Herren geht es schlecht. Was ist passiert? Es sieht nach einer Blutvergiftung aus. Er hat schlimme Schmerzen. Ich komme sofort. Ich packe nur rasch ein paar Sachen zusammen. Und? Wie geht es ihm? Ich habe getan, was ich konnte. Er schläft jetzt. Wird er wieder gesund, Monsieur Jacques? Madame, ich bin nur Apotheker, kein Arzt. Aber ich glaube, wir sind noch rechtzeitig gekommen. Oh, gütiger Gott, danke. Komm, Liebes. Shh, alles wird gut. Und ich war gestern Abend noch so gemein zu ihm. Das werde ich mir nie verzeihen. René, jetzt brauche ich einen Cognac. Besser noch drei. Mir bitte auch. Ich bin sofort zurück. Und da hat es mich bei meinem Zeh noch Überwindung gekostet, hinzusehen. Das war ein Klacks gegen das hier. Mein armer Schatz. Monsieur Jacques, wonach riecht es hier? Das ist Äther, Madame. Ich musste schneiden und habe Monsieur vorher Äther über ein Tuch einatmen lassen. Deshalb schläft er auch so fest. Warten Sie, ich werde ein Fenster öffnen. Ja, das ist schon besser. Der Cognac. Ihr, bitte, Jack. Du nimmst jetzt doch sicher auch einen Schluck. Ui. Oh, jetzt ist es sogar schon bedeutend besser. Sagten Sie eben, Sie mussten die Finger aufschneiden? Ganz recht, Madame. Zwei Finger waren sehr stark geschwollen. Ich musste den Eiter ablassen. Oh, mein armer Darling. Hab in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Blut und... Edward, bitte. Seine Stirn fühlt sich immer noch sehr heiß an. Das wird hoffentlich vergehen. Wichtig ist, dass er jetzt im Bett bleibt und den Arm ruhig hält. Selbstverständlich. Clifford kommt wieder auf die Beine, Alice. Du wirst sehen. Mein Brüderchen hat schon ganz andere Sachen überlebt. Ich erinnere mich da an diesen Rüpel Stimper auf Eton. Er hatte es auf Clifford regelrecht abgesehen. Einmal hat er ihn so in die Mangel genommen, dass man hinterher nicht mehr wusste, wo bei ihm vorne und hinten ist. Ungemein taktvoll, Edward. Jedenfalls haben wir ihm dann gemeinsam aufgelauert und eine kräftige Abreibung verpasst. Ich glaube, sein Nasenbein war danach gesplittert. Edward! Wenn ich nicht mehr gebraucht werde, verabschiede ich mich und gehe auch zu Bett. Ich sehe morgen wieder nach Ihrem Gatten. Tausend Dank, Monsieur Jacques. Gern geschehen, Madame. Gute Nacht. Warte, ich begleite dich noch zur Tür. Nicht nötig, René. Liebe Alice, du solltest jetzt auch versuchen, ein bisschen zu schlafen. Nein, unmöglich. Ich werde mich hier an seine Seite setzen und auf ihn aufpassen. Verzeih, aber ich glaube, du hilfst ihm mehr, wenn du morgen ausgeruht bist, wenn er erwacht. Geh beruhigt mit Diane zu Bett. Ich bleibe bei ihm. Aber ich kann doch nicht... Doch, du brauchst nach all der Aufregung auch Ruhe. Edward ist ja bei ihm. Wirst du auch bestimmt gut auf ihn aufpassen? Alice, ich werde meinen Bruder niemals im Stich lassen, egal was kommt. Ich danke dir. Schlafen Sie gut. Gute Nacht, Monsieur Sanier. Wenn etwas sein sollte, wecke mich bitte, Edward. In Ordnung. Gute Nacht, Darling. Gute Nacht. Tja, dann wollen wir es uns mal gemütlich machen, was, Brüderchen? In solchen Momenten vermisse ich die Times mehr denn je. Aber wir zwei werden die Nacht schon rumkriegen. Ich bin hellwach, falls ihr euch um meine Konstitution sorgen. Oh. Verzeihen Sie, ich wollte nach Monsieur sehen. Kommen Sie herein, Monique. Mit solch angenehmem Besuch habe ich in keinster Weise gerechnet. Aber Moment mal, habe ich recht gehört? Sie sprechen meine Sprache ja doch. Oui, Monsieur. Und warum haben Sie dann bisher immer nur stumm gelächelt? Nicht, dass Sie kein schönes Lächeln hätten, aber... Wie geht es, Monsieur Clifford? Mein Bruder ist zäh, Mademoiselle. Er wird es überstehen. Vater sagte, dass Sie auf ihn aufpassen würden. Ja, wir Stantons halten zusammen. Darf ich Ihnen etwas Gesellschaft leisten? Ich würde mich sehr freuen. Aber sind Sie denn nicht auch müde nach all der Aufregung? Hm, Nein, Monsieur. Warten Sie. So, bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Vater hat mir viel von dem erzählt, was Ihr Onkel von ihm berichtet hat. Was meinen Sie? Von Ihrer Reise unter der Erde. Ach, unser kleiner Ausflug zum Hades. Stimmt es, dass Sie mit einem Ungeheuer gekämpft haben? Mit einem leibhaftigen Monster, Sie sagen es. Würden Sie mir davon erzählen, Monsieur? Ich weiß nicht, ob das für eine junge Dame eine geeignete Einschlafgeschichte ist. Bitte, Monsieur. Also gut, aber ich will Sie keinesfalls mit meinen Heldentaten langweilen. Ich liebe Heldengeschichten, Monsieur. Dann will ich mal beginnen. Darf ich mich näher zu Ihnen setzen? Tun Sie sich keinen Zwang an. Scheint so, als würde es auch ohne Times eine sehr interessante Nacht. Ah, morgen, Brüderchen. Du hast schon gepackt, wie ich sehe. Ja, war ja nicht viel. Was macht die Hand? Dank der guten Pflege von Monsieur Jack und der reizenden Monique. So gut wie neu. Ja, Monique ist eine Frau mit außergewöhnlichen Talenten. Wie spät ist es? Meine Uhr ist stehen geblieben. Moment, es ist genau 11 Uhr. Wann kommt der Zug? Um 11:30? Ja, und rate mal, wer nicht mitfahren wird. Wie soll das heißen? Ganz recht, unser Onkel hat sich dazu entschlossen, bereits heute wieder mit seinem Holzvogel durch die Luft zu gondeln. Aber wie will er das denn anstellen? Die Icarus hat doch viel zu wenig Wasserstoff, als dass... Hast du heute schon mal aus dem Fenster gesehen? Nein, noch nicht. Warum? Riskier einen Blick. Du wirst dich wundern. Wie hat er das denn wieder hinbekommen? Der hintere Luftsack ist ja wieder randvoll. Tja, während du das Bett hüten musstest, hat sich hier einiges getan. Gestern zum Beispiel wurde per Fuhrunternehmen Wasserstoffgas angeliefert. Frag mich nicht, wo unser Onkel das aufgetrieben hat. Jedenfalls haben er und Monsieur Saunier vorgestern nur vor dem Telegrafen gesessen und die Drähte glühen lassen. Das sieht ihm ähnlich. Und wann hat er euch darüber in Kenntnis gesetzt, dass er den Luftweg vorzieht? Heute Morgen beim Frühstück. Aber das ist noch nicht alles. Des Weiteren ist noch kistenweise Ausrüstungsmaterial hier eingetroffen. All die Dinge, die bei unserem, sagen wir mal, etwas voreiligen Aufbruch zurückgeblieben sind, hat er kurzerhand geordert. Jetzt weißt du auch, wofür er sich diese hohe Geldsumme hat anweisen lassen. Ich sehe mich auf der Rückreise schon in der zweiten Klasse sitzen. Ein gräulicher Gedanke. Zweiter Klasse. Undenkbar. Wir haben noch ein wenig Zeit. Ich werde mir das Spektakel mal aus der Nähe betrachten. Könntest du meine Sachen tragen? Natürlich. Sei vorsichtig. Das Verbandsmaterial liegt zu oberst. Und gib besonders auf die Flasche Acht. Der Verschluss ist nicht ganz in Ordnung. Puh, was willst du denn mit dem Äther? Den hat der Apotheker wohl hier vergessen. Den wollte ich Monsieur Saunier... Monsieur Edward, bitte kommen Sie schnell! Monique, was ist passiert? Sie sehen so erregt aus. Ihr Onkel schickt mich. Er braucht dringend Hilfe. Wir sind schon unterwegs. Ich kann mir schon denken, warum unser lieber Onkel in Schwierigkeiten steckt. Wie meinst du das? Ich vergaß zu erwähnen, dass er heute früh seinen Rien ne va plus in Betrieb genommen hat. Atü? Eben diesen. Oh, Darling! Oh, gut, dass ihr kommt. Geoffrey, was... Was hat das zu bedeuten? Wir haben uns nicht hingetraut. Ich sag's ja, auf dem Jahrmarkt liegt eure Zukunft. Clifford, schön, dich auf den Beinen zu sehen. Nun, ich war wohl etwas unvorsichtig. Oh, René, geht es noch? Danke, Cherie. Ich sitze bequem. Kannst du mir mal sagen, wie ihr darauf gekommen seid? Ich wollte Monsieur Saunier die außergewöhnlichen Kräfte Atüs veranschaulichen und da... Und da hast du ihn diese zirkusreife Nummer vollführen lassen? Zirkusreif! Genau das ist es! Zirkusreif! Ja, imponierend, nicht wahr? Wer vermag schon, einen Mann samt seinem Stuhl hochzuheben mit ausgestrecktem Arm? Und noch dazu einen rechts und einen links. Und wo liegt das Problem? Atü rührt sich nicht mehr. Ich habe ihm schon mehrfach gesagt, dass er uns wieder runterlassen soll, aber... Nein, sag nichts. Es liegt an der Feineinstellung, nicht wahr? Nein, das kann es nicht sein, glaube ich zumindest. Atü? Sei bitte vorsichtig, Clifford. Geh nicht zu nah an ihn ran. Atü? Der muckst sich nicht. Schau mal, er hat sogar seine Augen geschlossen. Die Augen sind geschlossen? Ja, muss wohl eingeschlafen sein. Jetzt wird mir einiges klar. Ich narr. Da hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Was ist das Problem? Der Dampfdruck muss unter den Betriebspegel gesunken sein. Der Koksziegel wird verbraucht sein, natürlich. Ich habe ganz vergessen, neuen Brennstoff nachzulegen. Und Atü ist schließlich schon seit 4 Stunden in Betrieb. Was ist zu tun? Ganz einfach. Ihr müsst nur vorn die Klappe öffnen und einen neuen Brennziegel einlegen. Sie liegen im Schiff, in einer Messingschatulle im Schrank. Edward, würdest du? Ich? Ich würde das sofort erledigen. Aber mit meiner schlimmen Hand... Du besitzt 2 Hände, Clifford. Clifford ist doch gerade wieder auf den Beinen, Darling. Aber er muss sich noch unbedingt schonen. Verzeihung, warum muss immer ich? Du kannst doch von Clifford unmöglich verlangen, dass er sich mit seiner Verletzung direkt überanstrengt. Was bist du nur für ein Bruder? Einer, der auch um seine Gliedmaßen bangt. Ich werde diesem Adieu nicht noch einmal Gelegenheit geben, mir den Fuß zu zerquetschen. Wo bleibt dein Mut, Schwager? Du hast doch wohl nicht Angst vor einer Maschine? Monsieur hat vor nichts Angst, nicht wahr? Nein. Natürlich nicht. Im Schrank, sagtest du? Richtig. Das ist wirklich das letzte Mal, dass ich mich dazu habe überreden lassen, mitzukommen. Nächstes Jahr fahre ich nach Exeter. Wo lege ich denn Cliffords ganzes Zeug so lange hin? Einfach hier in die Ecke. Zack. Da ist diese Schachtel ja endlich. Sehr gut. Jetzt öffne die Klappe im Brustkasten und schiebe einen der Koksziegel in die Brennkammer. Diese Klappe hier? Ja, aber pass auf. Oh. Die Klappe könnte noch etwas heiß sein. Vermaledeit, hättest du das nicht ein bisschen früher sagen können? Ach, jetzt darf ich diesen Mon Dieu auch noch füttern. So, fertig. Ganz ausgezeichnet. Jetzt tritt einen Schritt zurück. Atü wird sicher gleich wieder aufwachen. Bin schon außer Reichweite. Sag mal, was meinte die Kleine eben, als sie sagte... Ich bin Atü. Was ist Ihr Wunsch? Na also, Atü, setze Monsieur Sanier und mich wieder vorsichtig ab. Sehr wohl, Sir. Alles in Ordnung, René? Ja, Ihr Automat ist wirklich eine großartige Erfindung, Monsieur Atherton. Ja, großartig. Ich möchte ja nicht hetzen, aber der Zug kommt gleich. Du hast recht. Schließlich wollte ich mich mit dieser kleinen Vorstellung ja auch verabschieden. Du willst also wirklich alleine weiterfliegen? Ja. Atü? Sir? Bitte begib dich an Bord der Icarus und warte dort auf mich. Sehr wohl, Sir. Dann wollen wir zum Abschied auf Ihren Flug anstoßen, Monsieur. Sehr gern. Ich hole rasch den Champagner. Gibst du mir, René? Oh, gewiss. Monique, du kannst uns tragen helfen. Ich habe noch ein Paket für Monsieur Atherton gepackt. Oui, Papa. Monsieur? Ja, Monique? So, mein lieber Schwager. Was sollte das denn gerade? Was, Herzblatt? Was hat sie dir ins Ohr geflüstert? Leider verstehe ich kein Französisch, Liebes. Aber René kann es uns doch sicherlich gleich übersetzen, Edward. Wenn ich mich dann auch noch an den genauen Wortlaut erinnern kann. Mein Gedächtnis, weißt du. Du Schuft! Du wirst dich erinnern, hörst du? Kommt! Gehen wir noch einmal kurz an Bord. Ich möchte dort mit euch auf ein gesundes Wiedersehen anstoßen. Ja, gute Idee. Dort liegen auch noch ein paar von deinen Sachen, Brüderchen. Atü? Sir? Wenn ich dir gleich den Befehl losgebe, ziehst du an diesem Seil dort. Sehr wohl, Sir. Darf man erfahren, was dann passiert? Die Icarus löst sich aus der Befestigung und wird in die Weite des Himmels aufsteigen. Dann überlege bitte ab jetzt genau, was du sagst, solange ich mit an Bord bin. Findet ihr nicht auch, dass es hier seltsam riecht? Das erinnert mich an... Alice, was hast du? Du schwankst ja richtig. Alles dreht sich. Ich muss mich setzen. Edward, mir ist so seltsam. Geht's dir nicht gut, Darling? Nein, gar nicht. Ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Wir haben da noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Wieso stotterst du denn auf einmal? Du stotterst ja selbst. Diane, sag doch etwas. Alice. Hey, Alice, sowas, einfach ich bring's nicht raus. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich? Na. Du kannst doch jetzt nicht unser Zug kommt doch... mein Kopf. Atü, du musst etwas unternehmen. Los. Sehr wohl, Sir.